Schlechten wird es immer schlimmer, aber vom Guten her. Also, so ist es. Es wird quasi immer schlimm besser. Genau. Willkommen beim wöchentlichen Scheunenrückblick. Ja. Jetzt habe ich diesen Das-Fehler doch in den Titel aufgenommen, sehe ich gerade. Sehr gut. Ach ja, heute ist ein schöner Tag. Guten Tag. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Schönen guten Tag, hallo alle da draußen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ja. So, da fange ich an. Jetzt ist das wieder weg. Ja, willkommen bei den Weltraumaffen und so weiter und so fort. Heute ein bisschen weniger Personen hier, aber wir haben trotzdem wieder einen bunten Blumenstrauß des Wahnsinns für euch. Und wir beginnen mit Fake News. Achtung, Fake News. Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit, die Bundesregierung, würden bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt nicht. Bitte helfen Sie mit, Ihre Verbreitung zu stoppen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das war ganz am Anfang, noch bevor Corona irgendwie, also bevor der Lockdown kam, wo es viele das schon absehen konnten. Das war am 14. März 2020, wo die Börse eine Woche später kamen sie, ja. Ja, die Börse ist ja da schon abgeschmiert wie Sau in Antipitation. Also. Ich habe schon vorher gesehen, so 3 Jahre bevor die Börse abgeschmiert ist wegen Corona, dass das passiert. Ja, typisch OPEX. Ja, also alles nur die Frage von Aluhutzeit, ja. Ja, aber morgen treten ja jetzt wieder die verschärften Kontaktsperren und Ladenschließungen in Kraft. Das ist natürlich auch regional mal wieder unterschiedlich. Allerdings wurde da ja eine Inzidenz eingeführt, so und so viele neue Fälle pro Region und dann ist man ein Risikogebiet und ich glaube, jetzt gibt es noch 2 Landkreise in Deutschland, die jetzt nicht mehr als Hochrisikogebiet gelten. Sehr gut. Kontaktsperre ohne Schaf wäre auch ein Streamtitel. Alles eine Definitionssache, ne? Ja. Ja, ich hatte ja auch irgendwo gelesen, aber das war, glaube ich, eher ein Twitter-Kommentar, dass ja das, was Lockdown ist, dass das ja bereits auch wieder wegdefiniert worden ist und dass es ja ein Lockdown so nie gegeben hat. Also. Ja, das ist halt die Frage, wenn man sagt, du darfst dein eigenes Haus gar nicht mehr verlassen und sagt, nur das gilt als Lockdown, dann könnte das stimmen, aber das ist ja, in Frankreich wird das ja jetzt praktiziert, also die Einschläge kommen immer näher. Weißt du was? Sei doch froh, dass du überhaupt zu Hause sitzt und die Gesellschaft aus deinem Overton-Fenster heraus betrachtest, okay? So. Ist voll gut. Gesund bleiben, ist wichtig. Ja, also den Tweet hatten wir ja auch schon mal in der Sendung, aber gut, vielleicht werden wir ihn dann Mitte Januar, Mitte Februar auch wieder herausziehen, wenn es dann zum nächsten Lockdown kommt. Ne? Ja, wer weiß. Hammer and Dance. Einfach direkt bis dahin verlängert. Ne? Also, das halte ich ja für die wahrscheinlichste Wahrscheinlichkeit, aber ja. Ich dachte, wir hören uns mal die Regierungserklärung von Frau Merkel an zu den neuen Ideen. Frau Dr. Merkel, du tust ihre Kompetenzen hier zuschütten. Guck mal, und sogar die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Ja, was wolltest du noch sagen, OPEX? Muss ich die ganze Zeit natürlich jetzt pausieren, damit du aussprechen darfst. Nein, musst du nicht. Ah, nein, ich wollte einfach nur sagen, da war so ein Knopf mit Abonnieren, so dass der Deutsche Bundestag nach Abos geift. So, war das da? Ich glaube, das war irgendwie. Nein, das stand abonniert. Feed oder so wahrscheinlich oder so, ja. Subscribe. Ja, aber ich meine, bei uns hier geht es halt nach patriarchischem Recht zu. Ne? Also hier wird die Bundeskanzlerin angehalten, wenn der Mann was sagen will. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. In den letzten Wochen sind die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus deutlich in die Höhe geschnellt. Viele Gesundheitsämter sind aufgrund der schieren Zahl Infizierter an ihrer Belastungsgrenze und können die Kontakte nicht mehr im Einzelnen nachverfolgen. Und es zeigt sich bereits, dass sich die höhere Zahl der aktiven Krankheitsfälle auch in steigenden Patientenzahlen in den Krankenhäusern widerspiegelt. Die Zahl der intensivmedizinisch behandelten Fälle hat sich in den letzten 10 Tagen verdoppelt. Am 18.10. waren es 769 betreute Patienten, am 28.10., 10 Tage später, 1.569. Eine solche Dynamik wird unsere Intensivmedizin in wenigen Wochen überfordern. Dies alles zeigt, wir befinden uns zum Beginn der kalten Jahreszeit in einer dramatischen Lage. Sie betrifft uns alle, ausnahmslos. Deshalb haben sich die Regierungschefinnen und Regierungschefs des Bundes und der Länder gestern zu einer weiteren Konferenz getroffen und weitere Vereinbarungen beschlossen. Etzeler, was ist da los? Das ist der Bundestag. Der oberste Mufti steht da und alle fangen an zu krächzen. Also, ich keine Ahnung. Also, ich läuft. Also. Einfach Viertklässler benehmen sich halt besser als das. Was ist das? Habt ihr die Zwischenrufe verstanden? Was wurde denn da gesagt? Ich habe nichts davon verstanden. Nee. Ich habe es auch nicht verstanden, aber ich würde mal tippen, dass wahrscheinlich irgendjemand was gesagt hat. Andere Leute haben sich darüber aufgeregt, dass irgendjemand was sagt und dann schaukelt sich das halt so hoch. Im Standbild kann ich den Schuldigen jetzt nicht erkennen, der gerade rumschreit. Doch, der mit der blauen Krawatte. Ah, die auf dem blauen Stuhl. Ach, da links, oder? Ah, egal. Nein, ich mache nur Spaß. Sind alle schuld. Alle sind schuld. Wir haben also gemeinsam mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Folgendes beschlossen. Vom 2. November bis zum 30. November werden weitreichende Kontaktreduzierungen eingeführt. Nach 2 Wochen werden wir uns wieder treffen und gegebenenfalls notwendige Anpassungen vornehmen. Die Kontaktbeschränkungen beziehen sich vor allen Dingen auf private Kontakte. In der Öffentlichkeit soll es in Zukunft nur noch die Begegnung von 2 Hausständen, maximal 10 Personen geben. Private Kontakte sind insgesamt auf ein absolut notwendiges Minimum zu reduzieren. Auf nicht notwendige private Reisen ist zu verzichten, auch im Falle von Besuch bei Verwandten. Touristische Übernachtungsangebote wird es nicht geben. Einrichtungen der Freizeitgestaltung, der Kultur und der Unterhaltung werden geschlossen. Ebenso Gastronomiebetriebe und bestimmte Dienstleistungsangebote. Ja, und das ist schon mal insofern interessant, als dass ja, wenn ihr euch noch erinnert, in den letzten Wochen diese ganzen Beherbergungsverbote ja alle gepurzelt sind von den Gerichten. Mhm. Und das, was sie jetzt da bekannt gegeben haben, ist natürlich dasselbe, nur noch mal allgemeiner gehalten dann für ganz Deutschland. Und ja. Halt verkündet über einen anderen juristischen Weg, der nicht so leicht weggeklagt werden kann. Oder zumindest nicht so schnell. Wir haben uns entschlossen, neben dem sonstigen Wirtschaftsleben vor allen Dingen auch alles daran zu setzen, Kitas und Schulen aufrechtzuerhalten. Der Bund wird den Betroffenen, Unternehmen, Einrichtungen und auch Vereinen helfen, ökonomisch über diese schwierige Zeit hinwegzukommen. Die Bundesminister Scholz und Altmaier werden dazu in den nächsten Tagen sehr konkrete Vorschläge machen. Ja. Das mit den Hilfen ist ja schön und gut, aber du tust halt komplette Branchen lahmlegen. In der Gastronomie arbeiten irgendwas um die 2 Millionen Menschen, die jetzt nicht mehr zur Arbeit kommen können. Das ist schon heftig. Ich, keine Ahnung, also. Ja, also Geld ist schon echt gut, wie gesagt, aber allein das ist ja nicht alles damit geheilt. Weißt du, so, das hat schon weitreichende Folgen auch für die Leute selbst. Und auch Kulturbranche, also was da kaputt geht. Also das darf man da nicht irgendwie, also man sagt den Lockdown, okay, das wird dann schon irgendwie, aber da gehen halt ganze Teile von Branchen gehen halt pleite, weil sie sich so lange nicht über Wasser halten können. Und die Hilfen halt auch immer mit Häkchen und mit Abstrich und mit Tralala kommen. Wenn du einen Betrieb hast, wo du das Gebäude schon hergestellt hast, also gekauft hast, was in deinem Besitz ist, dann musst du dich erstmal von dem Wert von dem Gebäude ernähren, bevor es was vom Bund gibt. Also musst du erstmal nachweisen können, dass du bedürftig bist. Also das ist alles sozusagen, das zehrt auch am Privatvermögen von Leuten in diesen Branchen. Also das ist schon, keine Ahnung, das ist heftig. Also, ja, Leute haben schon nach der ersten Welle gesagt, dass sie eine zweite nicht aushalten würden. Ja, genau. Also. Ja, und trotz der aufgeweichten Insolvenzkriterien ist das ja auch noch so ein Damoklesschwert, was über nicht nur einer Branche schwebt im Moment. Ja. Aber die Friseure dürfen aufbleiben, das ist ja schon mal was. Ne? Im Chat höre ich gerade schon, dann ab jetzt Hartz IV und der Tag gehört dir. Ja, was ein Spruch. Lieber arbeiten. Schaffe Häusle bei euch, sagt man hier. Ja, und das ist ja zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, Ewe, ist das ja auch dieses Ding, das höre ich jetzt nämlich auch von vielen Solo-Selbstständigen, dass sie dann gesagt kriegen, so, ja, dann nimm doch Hartz IV. Aber Hartz IV ist ja auch nicht ohne irgendwelche weiteren, also man geht ja da ja nicht hin und sagt, das ist jetzt Corona, ich hätte dann gern mal Hartz IV. Sondern die packen dann den Antrag aus, den normalen Antrag, ne? Ja, genau. Und da stehen dann genau diese Sachen halt eben drin, die du gerade gesagt hast. Also, dass man ja erstmal von seinem eigenen Geld leben muss, wenn man Vermögen hat, ne, bevor man da irgendwas bekommt und so und diese und ganzen Dinge. Oder sie gucken sich deinen Ehemann an und alles Mögliche, ne? Ja, also das ist halt nicht so ohne. Ja. Das kann den ganzen Kram halt trotzdem hinrichten. Und dann wird alles angerechnet, wenn man dann noch nebenbei irgendwas macht, wenn man sich irgendwie was anderes organisiert oder so. Mir wäre es halt zumindest lieb und recht, wenn ich aus dem Bundestag irgendwie ein paar Reden hören würde von verschiedenen Parteien und dann vielleicht noch einer sich da herbegibt und das Wort Schweden in den Mund nimmt. Das würde mir schon reichen. Da wäre ich schon zufrieden, aber nur halt irgendwie von der Merkel von oben herab. Jetzt ist erstmal Lockdown. Ich weiß nicht. Ja, das ist, soweit ich mich erinnern kann, passiert. Ist also, passiert, ja, dann ja. Bin ich, dann toi, klopfe ich auf Holz, bin ich zufrieden. Aber warum Schweden? Was ist da los? Warum? Das würde den Rahmen der Sendung übersteigen. Wenn ich mich richtig erinnere, war die Antwort dann auf Schweden, dass ja da auch die älteren Leute, mehr von denen gestorben wären und so, und dass es ja zynisch wäre, sich darauf zu berufen. Und Herr Gauland hat halt den Vergleich gebracht, dass man ja im Verkehr auch davon ausgeht, dass es halt irgendwelche Toten gibt und man ja dann auch Gesetze erlässt, um sich darum zu kümmern, dass das halt weniger werden, aber man sagt ja jetzt nicht, der ganze Verkehr wird jetzt stillgelegt oder so, so hat er es verglichen. Und da haben die anderen sich drauf gestoßen, so nach dem Motto, ja, ist doch voll schlimm, ist doch voll menschenfeindlich und so, dieser Vergleich und ja, aber das Ding mit dem Lockdown, das kann sich ein reiches Land wie Deutschland in Anführungszeichen erlauben, aber global, wenn du einfach nur die Erde betrachtest, das, was mit dem Lockdown kommt, sind halt Millionen von Menschen, die halt in die Hungerkatastrophe abgleiten. Ich habe neulich ein Video aus Nigeria gesehen, da ist jemand auf einen Turm hochgestiegen und da waren unten eine riesen Menschenmenge und der meinte, der Typ, der hat erzählt, ja, die sind hier wegen Hungerunruhen, wo ich mir einfach denke, ja, weiß ich nicht. Finde ich alles nicht so gut. So. Also, ja, abwägen. Ja. Ich will es ganz klar sagen. Ich verstehe die Frustration, ja, die Verzweiflung gerade in diesen Bereichen sehr. So viele Hygienekonzepte wurden erarbeitet und die Betroffenen fragen sich, soll das alles sinnlos gewesen sein? Ich erwidere, nein, das war es nicht. Das war es nicht, aber wir machen jetzt trotzdem zu. Und diese Hygienekonzepte werden auch wieder gebraucht werden. Aber im gegenwärtigen exponentiellen Infektionsgeschehen können diese Hygienekonzepte ihre Kraft nicht mehr entfalten. Wir können 75% der Infektionen nicht mehr zuordnen, wo sie geschehen sind. Und aus diesem Zustand müssen wir schnellstmöglich wieder heraus, meine Damen und Herren. Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Bundeskanzlerin, bitte ein Momentum. Wir sind in einer, unser Land ist, wie immer man unterschiedlicher Meinung ist, zu der, welche Maßnahmen die richtigen und welche falschen sind. Wir sind in unser Land wie die ganze Welt und insbesondere Europa in einer außergewöhnlich schwierigen Lage. Applaus Also die Bundeskanzlerin erläutert in einer Regierungserklärung die Maßnahmen, die die Bundesregierung mit den Landesregierungen, so ist das in unserer Grundgesetzordnung, besprochen. Moment, wenn Sie den Präsidenten unterbrechen, kriegen Sie gleich Ordnungsrufe. Das ist gefährlich. Im Anschluss an die Regierungserklärung ist eine Aussprache, und in der kann alle Meinungen geäußert werden. Aber ich glaube, niemand in unserem Lande hätte ein Verständnis, wenn wir nicht die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin in dieser schwierigen Lage zu diesen schwierigen Maßnahmen mit der gebotenen Disziplin uns anhören würden. Und darum bitte ich dringend. Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Es gibt insbesondere kein anderes, milderes Mittel als konsequente Kontaktbeschränkungen, um das Infektionsgeschehen zu stoppen und umzukehren und damit auf ein beherrschbares Niveau zu bringen. Die Gesundheitsämter sind derzeit in weiten Teilen unseres Landes trotz personeller Verstärkung und Unterstützung durch Bund und Länder nicht mehr ausreichend in der Lage, die Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen und eine Ausbreitung des Virus auf diese Weise einzudämmen. Daraus genau resultiert das exponentielle Wachstum. Damit steigt auch die Gefahr, dass sich immer mehr Angehörige von Risikogruppen anstecken. Um es ganz klar auszusprechen, auch im Blick auf andere Vorschläge, eine vollständige Abschirmung solcher Risikogruppen vor Ansteckungsgefahren kann schon aufgrund der sehr unterschiedlichen Lebens- und Wohnsituationen, aber auch aufgrund der besonderen belastenden Folgen für die Betroffenen kein milderes Mittel sein. Und ich erinnere daran, dass zu den Risikogruppen nicht nur die Älteren gehören, sondern auch die Vorerkrankten, und dass es auch bei ganz gesunden und ohne Vorerkrankung lebenden Menschen sehr, sehr schwere Krankheitsverläufe gibt. Und deshalb überzeugen mich die anderen Konzepte nicht. In der aktuellen Lage kann der dynamische Anstieg der Infektionszahlen mit seinen dramatischen Folgen für Gesundheit und Leben einer sehr großen Zahl von Bürgerinnen und Bürgern entscheidend nur durch eine generelle und systematische Reduzierung der Kontakte verhindert werden. Ziel aller Maßnahmen ist es, die Zahl der Begegnungen der Menschen in den unterschiedlichsten Alltagssituationen massiv und am besten um 75% zu senken und dadurch Ansteckungsgefahren zu verringern. Bei den vereinbarten Maßnahmen berücksichtigen Bund und Länder ihre gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen und ihre Bedeutung für die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger. Im Hinblick auf die überragende Bedeutung der Bildung und Betreuung der Kinder sollen insbesondere Schulen und Kindergärten, wo immer dies möglich ist, geöffnet bleiben. Ich füge allerdings hinzu, mit verstärkten Hygienemaßnahmen, und bitte die Länder, da es in ihrer Zuständigkeit ist, hier auch kreativ und fantasievoll zu sein. Zudem soll das wirtschaftliche Leben auch dort weiterhin stattfinden können, wo nicht erforderliche Kontakte konsequent vermieden werden können. Deshalb wiederhole ich, die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Bin ich mal gespannt auf die Teleskopstange, die der Friseur bald an seine Schere dran klemmt. 1,50 Meter Teleskopstange. Und das nächste Ding ist mit dem verhältnismäßig, das wird man erst nach Covid richtig beantworten können, bis dann die Datenlage richtig da ist, was verhältnismäßig war und was nicht. Bis dahin sage ich, weiß ich nicht, ob das verhältnismäßig ist. Also ich, keine Ahnung. Also ich bin auch kein Super-Experte. Ich habe darüber 10 Bücher gelesen, das war's. Mehr weiß ich jetzt auch nicht als über solchen. Aber ob es verhältnismäßig ist, weiß ich nicht. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel worldometer.info anguckt, wir haben 99% in milder Kondition, 1% in kritischer Kondition. Weiß ich nicht. Also ich keine Ahnung. Hungeraufstände. Ich weiß nicht, ob es verhältnismäßig ist. Kann ich euch was echt ich auch sagen. Interessant fand, ist, dass die Frau Dr. Merkel ja gesagt hat, die anderen Optionen hätten sie nicht überzeugt, glaube ich. Welche anderen Optionen denn? Ja, das wäre immer interessant zu wissen. Was wäre denn die Alternative gewesen? Ja, das, was jetzt gemacht wird, ist ja auch im Endeffekt wieder nur das Gleiche, was in diesem Framework steht, was vor 10 Jahren gemacht wird, was ja im Endeffekt jeder umsetzt. Halt bis zu einem gewissen Grad. Ne? Ja, genau. Also. Das, was in Frankreich gemacht wird, steht da ja auch drin. Also ich finde es gut, dass wahrscheinlich ging es, ja, das wieder so weiterzumachen oder so, denke ich mal, wären die Alternativen gewesen. Und was die Friseure angeht, das war ja so, dass die im März auch noch die ersten 2-3 Wochen, glaube ich, offen waren, bevor sie die dann auch noch rausgenommen hatten aus dem Paket, weil es, glaube ich, nicht so ganz nachvollziehbar war bei der Nähe. Aber ja. Das hatte was Branchenspezifisches zu tun, weil Friseure in einer anderen Branche waren als die Branchen, die zugemacht wurden. Aber jetzt haben sie ja explizit eine Einzelausnahme erhalten. Ja, wie gesagt, ich finde das, was gerade Merkel gesagt hat, finde ich richtig und wichtig und gut. Also, dass sie es einfach mal sagt, so, weißt du, weil man sollte halt schon irgendwie die Dummheit der Leute nicht unterschätzen. Man sollte weder sich komplett davor einsperren in seinem Zimmer, ja, und irgendwie Wirtschaft leidet darunter auch arg hart, aber genauso sollte man auch irgendwie nicht einfach, keine Ahnung, Türklinken ablecken gehen, fucking Corona-Partys feiern. Einfach das Ding respektieren, weißt du? Und einfach verstehen, ist es eine Pandemie, ist es ein Virus, das ist nicht cool, wenn man das hat, also aufbusse. Fertig, das ist alles. Ich würde ihr im schlimmsten Fall unterstellen, dass sie halt einfach nichts aussagt, weil es sehr Common Sense ist, was sie sagt. Aber regierungstreuer Leute. OPEX, aha. Ja, so ne? Wenn. Ja, ne? Aha, aha, ja, ja, ja. Schweden Akbar. Nein, Quatsch. Keine Ahnung. Was weiß ich, was richtig ist? Das ist doch voll klar, was richtig ist, okay? Das Ding verbreitet sich durch Tröpfchen, okay? Das so, trag was vor dein fucking Gesicht, das dafür sorgt, dass keine Tröpfchen durchkommen. Ja, aber da kommst du auch wieder dran, welche Masken du trägst. Und ganz einfach. Masken bringen nichts. Na, ist es ganz einfach. Die Gammelmasken, die du wiederverwendest, die sind halt für den Arsch. Ja, aber weißt du, das ist dann eine andere Frage. Der Punkt ist halt, nichts vom Gesicht zu haben und sich anhusten zu lassen, ist krasser, als wenn dazwischen eine Trennwand ist. Eine Trennwand kann man nicht haben, also was dann? Eine Socke? Nee, da sind die Löcher viel zu groß. Eine Bandana? Nein, da sind die Löcher viel zu groß. Ja, ich glaube, das bringt das gerade ein bisschen ab vom Thema. Ja, das stimmt. Ja, aber halt, weißt du, Ebe, wenn du sagst, du weißt nicht, dann ist das kein Argument. Doch. Wenn wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, stattdessen warten würden, bis die Intensivstationen voll sind, dann wäre es zu spät. Denn die Intensivstation folgt der Ansteckung mit einer beträchtlichen Zahl von Tagen. Und zwar nicht nur für die Sicherstellung unserer Gesundheitsversorgung, sondern in seiner Folge auch für die Sicherstellung der gesamten Infrastruktur unseres Landes, das heißt also auch ökonomisch und sozial. Wir befinden uns zum Beginn der kalten Jahreszeit in einer dramatischen Lage, die ausnahmslos alle betrifft. Die Lage ist besorgniserregend und wir dürfen uns nichts schönreden. Beschwichtigendes Wunschdenken oder populistische Verharmlosung wären nicht nur unrealistisch, es wäre unverantwortlich. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es selbst in der Hand, wie es weitergeht. Es kommt auf alle, auf jede und jeden Einzelnen an, auf unser aller Engagement, unsere Ausdauer, unsere Rücksichtnahme. Die Pandemie stellt unsere demokratische Gesellschaft auf eine besondere Bewährungsprobe, und zwar nicht nur in einer, sondern in mehrfacher Hinsicht, die alle relevant, alle schmerzhaft und alle ernst zu nehmen sind. Diese Pandemie ist eine medizinische, eine ökonomische, eine soziale, eine politische, eine psychische Bewährungsprobe. Wir werden ihr nur mit Zusammenhalt und mit der Bereitschaft zum transparenten und offenen Austausch miteinander begegnen können. Ja, das würde mich auch interessieren, was das bedeuten soll. Weil was man dazu ja auch noch sagen muss, wo wir auch gleich noch zu kommen, ist, dass sie diesen ganzen Krempel da ja quasi also auf Bundeskanzler zusammen mit den Länderchefs sich darauf geeinigt haben, auf diese ganzen Dinge jetzt. Und die Parlamente, also sowohl die Landesparlamente als auch das hier der Bundestag, sich das jetzt anhören dürfen und dann danach irgendwie was dazu sagen dürfen. Aber abgestimmt wird da halt nichts, ne? Also über irgendwelche Dinge oder so. Und ja, keine Ahnung, das, transparent das und... Das ist dann aber auch ein bisschen witzlos. Also man darf nochmal darüber debattieren, aber man darf nicht sagen, Lockdown um 2% verschärfen oder um 5% weniger scharf machen. Also das ist halt... Ja, sagen darf man das alles, aber es gibt halt keinen Antrag, man darf seine Hand nicht heben zu irgendwas, sondern ja, das haben die sich jetzt halt drauf geeinigt und fertig. Ne? Also, und ich weiß noch nicht ganz genau, was die Rechtfertigung dafür ist, dass das Infektionsschutzgesetz. Dass es zu lange dauern würde oder so, keine Ahnung, weil das dann wahrscheinlich noch, wenn sie es mit dem Bundestag machen würden, dann müsste es erst noch in den Bundesrat wahrscheinlich, wenn sie jetzt ein Gesetz machen würden. Im Infektionsschutzgesetz steht es doch ganz klar drin, auf Empfehlung des Robert-Koch-Instituts und des Gesundheitsministers, ja, können solche Sachen temporär verhängt werden. Heißt halt nur, es muss ein Start- und Enddatum geben. Sonst heißt es nichts. Ja, das mag sein, aber das ist ja immer noch trotzdem keine Rechtfertigung, warum man das dann tatsächlich so macht. Das muss man ja nicht so machen. Ja, dann hätte das Gesetz so nicht verabschieden dürfen, das ist richtig. Es ist halt aber auch generell eine Ausnahmesituation, okay? Und der Grund, warum das alles eh so lange dauert, ist, weil wir warten, bis die Impfungen irgendwie mal getestet ausreichend sind, damit man schauen kann, was das denn bringt. Also das ist jetzt nur eine Überbrückungsphase, in der man versucht, irgendwie genug Geld zusammenzukratzen, um nicht zu verrecken. Deswegen, es ist whatever, es ist kein demokratisches Ding. Wir schauen jetzt zurück auf 8 Monate Erfahrung im Umgang mit dem Virus. Das war und ist eine Zeit des gemeinsamen und immer neuen und fortwährenden Lernens. In diesen Monaten haben wir gemeinsam mit der wissenschaftlichen Forschung zu dem Virus politisch, aber auch als Gemeinschaft gelernt. Und das lässt mich dankbar sein. Dankbar? Ja, also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass man irgendwas gelernt hat, wenn einem jetzt nichts Besseres einfällt als, ja, wir machen jetzt mal wieder zu. Ja, wortwörtlich. Also. Man hat aber schon eine Menge gelernt und nur weil der Schluss derselbe ist, heißt nicht, dass man nichts gelernt hat. Ja, Obig, du bist so regierungstreu. Also an sich könnte man schon sagen, wenn man neue Sachen lernt, man hat ja sehr viele Sachen gelernt. Ich werde jetzt nicht wieder mit den Masken anfangen, aber ja, es wird ja trotzdem nichts anderes gemacht als, sorry, wenn ich drauf rumreite, was in dem Framework steht, was vor 10 Jahren verabschiedet wurde. Und wenn es neue Erkenntnisse gibt, und es gab ja neue Erkenntnisse, beispielsweise, dass ein branchenweiter Lockdown in der Logistikbranche und sowas halt Konsequenzen hat, die halt dann doch überwiegen dem Infektionsschutz und dass man das nicht nochmal machen sollte. Also da gab es schon Erkenntnisse und da sind schon Sachen verändert worden. Allerdings gibt es da, glaube ich, noch einige weitere Erkenntnisse. Und man sollte sich einfach von diesem Framework langsam mal verabschieden. So ein bisschen. Aber naja. Denn die Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung haben schon bislang allen Bürgerinnen und Bürgern sehr viel abverlangt. Viele Maßnahmen waren und sind eine ungeheure Belastung. Sie schränken nicht nur hart erkämpfte Freiheitsrechte ein, sondern sie schwächen auch viele Betriebe und Unternehmen. Sie erschweren die Bildung, die Kultur, alle Begegnungen und sie treffen uns im Kern unseres menschlichen Miteinanders. Doch wie all diese Anstrengungen von der großen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger hingenommen werden, mit dem Wissen, dass sie dem Schutz des Gemeinwesens wie auch jeder und jedes Einzelnen dienen, das beeindruckt und berührt mich zutiefst. Und dafür möchte ich einmal mehr auch hier an dieser Stelle ausdrücklich danken. Dieser so überaus außergewöhnliche Rückhalt für die bislang ergriffenen Maßnahmen war und ist auch hier im Parlament spürbar. Und auch dafür bin ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, ungeheuer dankbar. Auch und gerade in einer Ausnahmesituation wie der einer Pandemie. Natürlich streiten wir um die besten Lösungen, und zwar im allerbesten parlamentarischen Sinne. Aber bitte erlauben Sie mir trotzdem oder eigentlich gerade deswegen auch ausdrücklich zu betonen, ich bin besonders dankbar für den Willen aller Verantwortlichen zur Einigung, mit dem uns die notwendigen Abstimmungen in dieser schwierigen Zeit gelingen. In der Bundesregierung, hier im Deutschen Bundestag, mit den Bundesländern und innerhalb der Europäischen Union. Lassen Sie es mich ganz klar sagen. Es ist richtig, es ist wichtig, es ist unverzichtbar. dass die Maßnahmen, die die Pandemie bekämpfen sollen und die teilweise erheblich sind und erheblich in unsere Freiheitsrechte eingreifen, öffentlich diskutiert, öffentlich kritisiert und öffentlich auf ihre Angemessenheit hin befragt werden. Das begreife ich als Zeichen unserer offenen Gesellschaft. Die kritische Debatte schwächt nicht die Demokratie, im Gegenteil, sie stärkt sie. Okay. Ja, ein bisschen debattieren darf man aber nicht wirklich mitbestimmen. Ich finde es klasse. Nein, das ist nicht, was die Frau sagt, Mann. Was willst du denn? Die sagt ja einfach nur, weißt du was, kannst du bitte reden und handeln gleichzeitig? Das beißt das dich nicht. Das schwächt uns nicht, das stärkt uns. Aber wenn ihr irgendwas sagt, dann wollt ihr, dass Leute sterben. Ja, genau. Ja, nee, Mann, nein, das ist nicht, was sie sagt. Was sie sagt, ist halt einfach, guck dir die Länder an, die sich dran halten und sich irgendwie Mühe geben, und guck dir Länder an, die das nicht machen. Und dann schau dir das an, wie es halt eben großflächig aussieht, wenn die Systeme überlastet sind. Und das will keiner. Weißt du, Vorbeugung ist besser als Heilung, sagt sie hier. Komm, Leute. Ja, aber sie sagt, dass es gut ist, dass die Leute den ganzen Sachen zustimmen in der Bundesregierung und im Bundestag. Das hat sie gesagt. Das andere, das hat sie vorher gesagt, ja. Denn nur durch die öffentliche Debatte über die politischen Entscheidungen kann Akzeptanz entstehen oder auch Widerspruch, der uns hilft und uns dann auch weiterführt. Aber lassen Sie es mich auch genauso klar sagen. Lüge und Desinformation, Verschwörung und Hass beschädigen nicht nur die demokratische Debatte, sondern auch den Kampf gegen das Virus. Tja, wer entscheidet das jetzt, was ist? Was jetzt eine Debatte ist und was jetzt Hass ist und so und Verschwörungstheorien? Ja, und wer löscht Schweden aus Google raus, damit man nicht erfährt, was Schweden ist? Ich keine Ahnung, ob Schweden. Oder wer löscht Japan raus, damit man erfährt, wie eine Kultur mit Maske aussieht und wo die Leute da kein Problem mit haben und sich nicht dagegen weigern oder diskutieren hoch, müssen? Mit qualitativ hoch. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, wer Taiwan rauslöscht, die damit sehr gut umgegangen ist. Und Nabel löscht persönlich Berlin raus einfach. Ja. Berlin, ja, danke. Danke, Nabel. Danke dir. Wann? Demnächst. Einfach Maske und Berlin bauen. Frankfurt, bitte. Dass Unterschiede zwischen wahr und unwahr, richtig und falsch verwischen, das dürfen wir nicht zulassen. Denn was sich als wissenschaftlich falsch erwiesen hat, muss als solches klar benannt werden. Von unserem Bezug zu Fakten und Informationen hängt nicht nur die demokratische Debatte ab. Ich erinnere nochmal an diese Einblendung, die wir davor hatten. Ja. Mit dem ja Falschinformation verbreitet ist überall, dass es eine Falschinformation ist, dass wir irgendwas tun wollen. Und das nächste Ding ist einfach nur zu sagen, die Wissenschaft ist sich einig. Nein, das sind nicht. Die ist sich voll oft uneinig. Und das ist eigentlich auch der Sinn von Wissenschaft, dass man lange rumeiert, bis man genau weiß, was Sache ist. Also Nebel, der Sinn von Wissenschaft ist nicht, dass man rumeiert und weiß, was Sache ist. Der Sinn von Wissenschaft ist, etwas Nachhaltiges zu haben, worauf man sich immer verlassen kann. Und man kann sich immer darauf verlassen, dass wenn du irgendwie dafür sorgst, dass weniger Zeug in deinen Rachen reinlandet, du weniger wahrscheinlich angesteckt wirst. Also ich meine, aber da, bitteschön. Aber mit den zum Beispiel das Maskenthema, ich trage auch eine Maske, aber zum Thema Masken habe ich ungefähr 30 wissenschaftliche Artikel gesehen, die halt die Wirkung von Masken halt revidieren, wenn sie halt nicht einen besonders hohen Filtergrad haben. Und das, was ich im Alltag sehe, was die Leute tragen, das sind oftmals nicht diese speziellen Filter, die in den wissenschaftlichen Papieren halt angemerkt werden. Ich habe mir aber zu dem Zeitpunkt auch gesagt, ich bin dann auch einfach kein Experte mehr. Ich kann mir nicht 30 wissenschaftliche Papiere durchlesen und dann meinen, ohne noch einen weiteren Background zu haben, dass ich jetzt weiß, was Sache ist. Und da habe ich dann einfach aufgegeben und gesagt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich wiederhole halt nur hin und wieder mal Schweden und meine, ich erinnere mich auch noch an unseren Gesundheitsminister, der ja auch anfangs meinte, das wäre ja nur eine Grippe und die Leute Ja, wie gesagt, Panik Position von Leuten ändert sich je nach Information. Das ist eigentlich das Wichtige dran. Aber die kommen alle mehr oder weniger, wenn auf Langzeit gesehen, zu demselben Schluss. Ich meine, was sie da meint mit Desinformation und Kram, das ist halt dieses, ja, das ist halt schon wieder so ein Narrativ im Endeffekt. Da steht bei mir alles zu Berge, weil natürlich sind das alles so Truisms zu sagen und so, ja, da gibt es Leute, die spinnen ein bisschen, da gibt es Leute, die reimen sich irgendwelche Sachen zurecht, da gibt es Leute, die wollen hinter allem irgendwie immer die böse Absicht erkennen und so, ja, das ist alles richtig, aber mir stehen trotzdem die Haare zu Berge, wenn ich sowas in der Regierungserklärung da irgendwie höre, so nach dem Motto, so ja, hier ist unser Ding und wir wissen, das wird alles furchtbar und so, aber was ja überhaupt nicht geht, sind diese ganzen Leute, die hier alle der böse Mann, der uns Böses will, Non-Menschen. Na, also das ist, finde ich, einfach beängstigend. Also, was man hier schon wieder konstruieren möchte. Ich verstehe, was du meinst. Ich sehe das ja auch. Ja, ich stimme dir zu. Das ist einfach nur so, ich würde eine Parallele davon ziehen mit diesen Sicherheitsmaßnahmen, wie mit zum Beispiel sich beim Autofahren anschnallen. Da kann man das auch frame von der Ecke her, dass man sagt, es gibt Leute, die sagen, es ist voll okay, unangeschnallt Auto zu fahren, weil, hey, wenn man langsam genug fährt, ist schon okay. Ja, cool, aber weißt du, trotzdem ist davon anschnallen nicht weniger hilfreich. Weißt du, Sicherheitsmaßnahmen zu treffen ist nicht weniger hilfreich. So, das ist halt einfach nur das Ding. Also ja, ich stimme dir zu dem, was du gerade gesagt hast, aber das sind einfach verschiedene Aussagen und man muss halt aufpassen, wie man es versteht. Es ist halt immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel am Flughafen. Ja, da hat es ja vor einigen Jahren sehr starke Sicherheitsverschärfung gegeben und da geht es halt immer um die Verhältnismäßigkeit. Ist es jetzt verhältnismäßig, dass man kurz seine Schuhe ausziehen muss oder muss man kurz hinter eine Wand gehen und sich bis auf die Unterwäsche ausziehen? So, da kann sich, denke ich mal, jeder überlegen, wie es da mit der Verhältnismäßigkeit aussieht. Und ich glaube, in dem Rahmen sollte die Debatte mehr gehen und nicht nur, gibt es das jetzt oder ist das alles nur erfunden? Ja, da, so eine Debatte ist nicht hilfreich. Mhm. Die Verhältnismäßigkeit ist richtig, aber auf der anderen Seite kann man auch einfach mal die Leute diesen Krempel da in ihren komischen Gruppen irgendwie sich erzählen lassen, so, das sind nicht Leute, die im Bundestag sitzen, so. Ja, das verstehe ich, das schon. Das sind nicht Leute, die darüber entscheiden und insofern, das wird es halt immer geben, du wirst immer bei sämtlichen Dingen, die passieren, wirst du irgendwelche Leute haben, die dann sagen, ja, das ist aber, keine Ahnung, die Echsenmenschen oder die Flacherdler oder so, ich will das ja, genau. Ich will mich jetzt ja auch nicht mit euch streiten, ich sag's nur so zu sagen, zur Ergänzung, was ich halt eben damit meine, ich finde es einfach nur ja seltsam, dass da seinen Weg findet in diese Rede von Frau Merkel und es ist im Endeffekt ja wieder so zusammen mit den ganzen Meinungsmachern dieser Republik stellt man sich da irgendwie auf die Seite und sagt dann so, ja, wir sind hier die Guten. Ja, ich stimme dir zu, ich verstehe dich, ja. Es ist halt eine leere Floskel at best, weißt du, net worth. Davon hängen Menschenleben ab, meine Damen und Herren. Diese Pandemie rückt einen Begriff in den Mittelpunkt, der zu unserem Grundwortschatz gehört, die Freiheit. Und dieses Mal ist es sehr konkret. Denn die Maßnahmen, die Bund und Länder im Frühjahr und die wir gestern vereinbart haben, schränken die Freiheit ein. Zugleich spüren wir, Freiheit ist nicht, jeder tut, was er will, sondern Freiheit ist gerade jetzt Verantwortung. Verantwortung für sich selbst. Verantwortung für sich selbst, für die eigene Familie, die Menschen am Arbeitsplatz und darüber hinaus für uns alle. Ja, solche Sachen finde ich auch ganz komisch, weil da gibt es auch ganz unterschiedliche Vorstellungen. Also irgendjemand, der jetzt meint, dass man seine Kinder nicht impfen sollte, sieht sich da sicherlich auch in der Verantwortung, irgendwie seine Kinder zu schützen oder so ein Zeug. Ja, das ist auch so dieses zentristische Floskelzeug, so Verantwortung. Ja, und tu das, was richtig ist. Jeder denkt, dass das, was er tut, richtig ist. Ja, eben. Also ich finde, ich muss auch sagen, ich finde den Appell an die Verantwortung, dass man verantwortungsbewusst sein soll oder eigenverantwortlich handeln soll, in dieser Situation etwas unangemessen, weil es wird ja quasi davon ausgegangen, dass der mündige Bürger das nicht kann und deswegen diese Einschränkungen der Freiheit durchgesetzt werden müssen. Ja, eben. Dieser Teil dieser Rede ist jetzt wirklich so ein, ja, keine Ahnung, so eine Art Anklage an die Bevölkerung oder so, weiß ich nicht, oder an Leute, die es nicht unterstützen oder keine Ahnung, wo man das erst irgendwie aufgebaut hat von wegen so, ja, wir verstehen ja, das ist irgendwie schwierig oder so, aber dann weiß ich nicht, warum man sich solche Sachen nicht einfach verkneift. Also, warum man da noch drüber reden muss. Naja, wenn man doch gesehen hat, wir haben es über 2000 Fälle, haben wir es gehalten, die ganzen so mehrere Monate lang, weil die Leute sich dran gehalten haben, aber kaum heißt es dann, nö, kein Bock. 1% der Gesellschaft sagt so, nö. Und ja, dann geht es für alle Leute hoch und dann müssen halt alle irgendwie sich mehr wieder anstrengen. Also das ist so, was wir jetzt haben. Wir haben zwar jetzt eine zweite Welle, aber dazwischen hatten wir keine. Weißt du, und das ist genau das, was man wieder erreichen will, indem man nochmal das tut, was letztes Mal geholfen hat, nämlich einen Lockdown. Ja, ich meine, mit der zweiten Welle hat man ja auch gerechnet, einfach wegen dem Klima und der Jahreszeit. Und da muss man halt noch mal ein bisschen drauf warten, wie die Daten in ein paar Monaten aussehen, was da jetzt wirklich der Auslöser war. Ja, klar, ja. Aber ich werde euch jetzt einfach sagen, es wird noch eine dritte Welle kommen danach. Jetzt wird auch eine vierte Welle kommen. Ja. Und die New York Times meint ja bis 2023. Also. Und dann kommt die perfekte Welle. Die macht uns so klar wie selten. Wir sind Teil des Ganzen. Verhalten wir uns rücksichtslos? Ohne Mindestabstand, ohne Mund-Nasen-Schutz, mit Feiern auf engstem Raum, dann heizen wir die Ansteckungen weiter an und bringen unsere Mitmenschen in ernste Gefahr. Halten wir uns an die Regeln, die jetzt gelten, dann helfen wir unserem Land und im Ergebnis jeder und jedem von uns, diese gewaltige Prüfung zu bestehen. Dann, meine Damen und Herren, üben wir Freiheit in Verantwortung aus. Das ist nicht einfach. Das verlangt uns allen Verzicht ab. Wir müssen uns alle einschränken in dem, was uns besonders kostbar ist. Freiheit. Freiheit ist Verzicht, Leute. Ihr habt das zum ersten Mal gehört. Freiheit in Verantwortung. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Ja, das sind auch Politiker sagen hören. Aber das ist schon was länger her. Könnt ihr euch ja überlegen, wenn ich jetzt meine. Der Begegnung mit Menschen. Doch wir müssen das tun, weil sich nach einem Sommer, in dem die Zahlen der Neuinfektionen weitgehend stabil waren und wir es vor allem mit regionalen Ausbrüchen zu tun hatten, die Situation inzwischen deutlich verschärft hat. Vor 4 Wochen, als die Zahl der täglichen Neuinfektionen in ganz Deutschland noch bei etwa 1000 lag, erschienen den meisten von uns die mittlerweile täglich erreichten Werte von deutlich über 10.000 Neuinfektionen kaum vorstellbar. Auch die Zahl der Kreise und Städte mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 50 infizierten Menschen pro 100.000 Einwohnern stieg unaufhörlich an. Mittlerweile haben wir auch im Bundesdurchschnitt diese Marke sehr deutlich überschritten. Und dies unterstreicht eindrücklich, welch einen enormen Arbeitsbelastung die Gesundheitsämter und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Tagen ausgesetzt sind. Angesichts der Vielzahl der Fälle können dort nicht mehr alle Infektionsketten nachvollzogen werden. Und die fehlende Unterbrechung von Infektionsketten bedingt wiederum stärker steigende Neuinfektionen. Es ist deshalb von großer Bedeutung, dass wir das vergangene halbe Jahr dazu genutzt haben, wichtige Weichenstellungen für die weitere Pandemiebewältigung vorzunehmen. Das gilt zum Beispiel für die Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung. Im Frühjahr waren wir noch vermehrt auf stark umkämpfte Importe angewiesen, um den heimischen Bedarf zu decken. Inzwischen haben wir durch Förderprogramme nationale Produktionslinien für persönliche Schutzausrüstung aufgebaut, die es uns ermöglichen, zumindest zum Teil unseren eigenen Bedarf zu decken. Darüber hinaus haben wir unsere Teststrategie regelmäßig der aktuellen epidemiologischen Lage angepasst. Mit der Verfügbarkeit von Antigen-Schnelltests beginnt jetzt ein neues Kapitel der Testung. Damit kann zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen schnell erkannt werden, ob ein Besucher aktuell infektiös ist oder nicht. Und gerade im Bereich der präventiven Testung werden wir damit sehr viel schneller und ressourcenschonender zu Ergebnissen kommen. Verzeihung, wenn ich kurz einhake, aber diesen Antigentest, also diesen Antigentest, den hatte ich ja hier auch mal vorgestellt und den hatte ich anders verstanden, dass er anders funktioniert. Und zwar, dass man nachvollziehen kann, ob man infiziert war und deswegen Antikörper hat und nicht mehr ansteckbar ist. Aber vielleicht redet sie hier über einen anderen Test, aber der Antigenkörper ist das, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht meint sie was anderes. Also Antigen ist, ob du den Virus im Körper jetzt gerade hast. Antikörper ist das, was das sozusagen dein Immunsystem ausarbeitet. Das sind zwei verschiedene Tests. Okay, vielleicht irre ich mich dann, was das angeht. Okay. Muss ich nochmal nachgucken. Eine Herausforderung. Wir sehen auch bei vielen unserer unmittelbaren Nachbarn in Europa, wie dramatisch sich die Situation mit rasant steigenden Fallzahlen entwickelt und damit einhergehenden ernsten Krankheitsverläufen und Todesfällen. Auch unsere Nachbarn ergreifen einschneidende Maßnahmen. Sie werden gestern die Fernsehansprache des französischen Präsidenten verfolgt haben. Aber das gilt auch für Belgien, Niederlande, die Tschechische Republik, Polen und viele, viele andere. Dennoch bin ich überzeugt, dass wir europäisch auf die gegenwärtige Situation besser vorbereitet und besser koordiniert sind als zu Beginn der Pandemie. Wir wollen die Einschränkungen und den Druck, insbesondere auf den Binnenmarkt und das Schengen-System, so gering wie möglich halten. Europäischen Zusammenhalt bei der Pandemiebewältigung gibt es auch bei der Impfstoffversorgung. Durch die Europäische Impfstoffinitiative hat die EU-Kommission gemeinsam mit Gesundheitsministern, auch hier ein herzlicher Dank an Jens Spahn, inzwischen mit verschiedenen Impfstoffherstellern Rahmenverträge über mehrere Millionen Impfdosen unterzeichnet und Verhandlungen mit weiteren Unternehmen sind weit fortgeschritten. Vorbereitungen für das Impfen auch in Deutschland laufen, sowohl strukturell, was Impfzentren anbelangt, als auch die Ausarbeitung ethischer Leitsätze für die Frage, wie wir die Prioritäten bei der Impfung setzen, wenn ein Impfstoff zur Verfügung stehen sollte. Darüber hinaus stimmen wir uns intensiv zwischen den Mitgliedstaaten über Einreisen aus Drittstaaten ab. Wir koordinieren uns zur Corona-Warn-App und haben uns auf ein koordiniertes Vorgehen für die Ausweisung von Risikogebieten und damit verbundenen Einreisebestimmungen geeinigt. Im nächsten Schritt geht es nun um eine Abstimmung zum Testregime, zu grenzüberschreitender Kontaktnachverfolgung und zu den Quarantäneregeln. Heute Abend werde ich zusammen mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, und den anderen Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu einer Videokonferenz zusammenkommen, wo wir die nächsten Schritte besprechen. Denn wir wissen, wie wir auf europäischer Ebene mit der Pandemie umgehen, entscheidet nicht nur über die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger und unserer Volkswirtschaften, sondern das wird auch maßgeblich beeinflussen, wie die Leistungsfähigkeit Europas und damit die Legitimität unseres europäischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmodells weltweit beurteilt werden. Hier stehen wir in einem starken globalen Wettbewerb. Mit der Corona-Warn-App, meine Damen und Herren, haben wir in Deutschland ein Warnsystem auf den Weg gebracht, mit dem Kontaktpersonen ermittelt und alarmiert werden können. Hier liegen wir derzeit bei fast 21 Millionen Downloads. Auch die Zahlen der über die App geteilten Testergebnisse steigen gerade deutlich an. Hier müssen wir allerdings noch nacharbeiten. Aktuell sind 90% der niedergelassenen Testlabore angeschlossen. Die Tendenz steigt und damit wird diese Corona-Warn-App natürlich auch zu einem Hilfsmittel für die Gesundheitsämter. Auch wenn sie durch den dezentralen Ansatz den Gesundheitsämtern nicht direkt hilft, so gibt es doch Kontaktbenachrichtigungen, die nicht über die Gesundheitsämter, sondern über die Warn-App laufen. Die App wird inzwischen in weiteren Sprachen zur Verfügung gestellt und kann mit anderen europäischen Apps kommunizieren und Warnungen austauschen. Und ich sage, ihre Bedeutung wächst mit jedem Tag. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier auch weiter dafür werben. Und nicht zuletzt wissen wir im Vergleich zum Beginn der Pandemie inzwischen mehr über das Coronavirus und seine Übertragungswege. Dasselbe gilt für die von ihm ausgelöste Erkrankung Covid-19 und ihre Behandlung. Die Wissenschaft leistet einen überragend wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie. Das reicht von der Erforschung und Entwicklung neuer Impfstoffe, Therapeutika und Testverfahren über die Entschlüsselung von Infektionsmechanismen und infektionsepidemiologischen Fragestellungen bis hin zur Erforschung der gesellschaftlichen, sozialen und politisch-rechtlichen Auswirkungen. Nicht zuletzt ist hier die herausragende Expertise des Robert-Koch-Instituts zu nennen, aber auch die so vieler anderer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der unterschiedlichen Disziplinen. Ein herzliches Dankeschön. Da werden viele Überstunden in diesen Tagen geleistet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den kommenden Wochen und Monaten wird entscheidend sein, dass möglichst alle verstehen, warum wir in dieser Zeit solche Maßnahmen ergreifen. Nicht jeder von uns muss dazu einen Beitrag leisten und jeder von uns muss verstehen, was seine Möglichkeiten sind, diesen Beitrag auch auszuführen. Die Wissenschaftsjournalistin Mai-Tien Nguyen Kim hat genau darüber neulich in einem Fernsehinterview etwas gesagt, was ich persönlich nie so anschaulich formulieren könnte wie sie und was zugleich auch meine tiefe Überzeugung beschreibt. Und deshalb möchte ich es hier aufgreifen. Es ging eher um unsere Haltung zu dem Virus. Dass, man stelle sich mal vor, es könnte denken, von sich denken würde, ich zitiere, ich habe hier den perfekten Wirt. Diese Menschen, die leben auf dem ganzen Planeten, die sind global stark vernetzt, sind soziale Lebewesen. Die können also nicht ohne soziale Kontakte leben. Die sind hedonistisch veranlagt, die gehen gerne feiern, also besser kann es gar nicht sein. Und weiter sagte sie, wieder aus der Perspektive der Menschen, nee, Virus, hast du denn gar nichts aus der Evolution gelernt? Da haben wir Menschen ja schon mehrfach gezeigt, dass wir verdammt gut darin sind, uns in schwierigen Situationen anzupassen. Wir werden dir zeigen, dass du dir den falschen Wirt ausgesucht hast. Das fand ich ganz besonders schön. Toll, oder? Ich finde diese Vermenschlichung, sozusagen einen Spirit, einen Geist in einem Virus zu sehen, furchtbar. Aber ich weiß, warum man es macht, weil das halt auch Vierjährige anspricht. Ja, ja, ich denke mal, das ist im Endeffekt ein rhetorisches Instrument, ne? Also, ja, klar, ja, ja. Aber es stimmt halt, die Verhältnismäßigkeit, weißt du, die Relation von den einzelnen Teilen in der Geschichte stimmen halt, weißt du, der Menschheit wird es überleben. Ja, klar, ja. Und wir werden uns daran anpassen, früher oder später rein genetisch gesehen werden wir uns daran anpassen. So, das wird uns ja, auf jeden Fall die angesprochene Person, das ist diese von MyLab, von Funk. Ach, die Dame, ja. Genau, der Gunnar Kaiser hat ja auch so ein Video darüber gemacht, irgendwie MyLab wie die Technokratie oder so, das fand ich ganz, ganz interessant. Dem stimme ich eigentlich relativ zu. Ich habe bei der sowieso schon lange, also das ist auch eine, letzte Woche hatten wir ja den Valulis, der uns ja von verschiedenen Leuten immer mal wieder genannt wurde, so nach dem Motto, ja, ihr richtet euch ja viel zu sehr darüber auf, über Funk, so ja, da gibt es ein paar Idioten, aber gibt es auch gute Leute wie den Valulis. Ja, der hatten wir letzte Woche hier mit seinem E-Sport-Video, was ganz grauenvoll war. Und ja, dieses MyLab-Ding, das, also alle Folgen, die ich davon, ich habe jetzt natürlich nicht alle Folgen davon gesehen, aber alle Folgen, die ich gesehen habe, fand ich ganz komisch. Fand ich ganz komisch. Es ging immer wieder in so eine so eine Verwischungsart da irgendwie. Also er hatte so ein Video gemacht über Pay Gap, wo ein paar ganz vernünftige Punkte drin waren, aber das Fazit der ganzen Sache war trotzdem wieder, ja, da müssen wir uns unbedingt drum kümmern und wir müssen die Leute irgendwie ändern, damit die dann das irgendwie da dieser Pay Gap wegkommt oder so, wo ich mir auch wieder so dachte, nee, das ist der Schluss ergibt sich da nicht draus, tut mir leid. Also, und ja, also klar, die ist jetzt kein André Teilzeit, der irgendwie darüber redet, wie gerne er irgendwie Alkohol trinkt und wie depressiv er ist oder so und dann den Leuten die Welt erklären will. Und da ist sie schon auf jeden Fall wesentlich vernünftiger, aber ich finde es immer noch komisch, also ich weiß halt nicht, wie herum das läuft, ob sich Funk solche Leute halt eben aussucht, die dann da auf diesem Punkt landen oder ob das dann dadurch kommt durch die Redakteure, die man da irgendwie hat, die die Themen dann irgendwie bearbeiten oder so, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall auch wieder so ein Format, wo ich sage, da will ich eigentlich auch nicht mein Gebührengeld für ausgeben, die kann ja gerne ihre Videos machen, und sicherlich sind da auch ein paar vernünftige Punkte dabei. Aber ja, das ist auch schon ziemlich wieder, na, also nicht umsonst ist das ja hier ein Beispiel, was sie hier bringen kann. Das war ja auch wieder so ein Ding von wegen, ja, zu viele Stimmen sind da irgendwie und das sorgt irgendwie nur dafür, dass man nicht mehr weiß, dass man unsicher wird und nicht mehr weiß, was richtig ist und so. Ich weiß ja nicht, ob das so schlau ist, also. Und diverse Leute auf Twitter hatten sich da auch drüber lustig gemacht, dass sie dann da irgendwie das entscheiden wollte, wer da irgendwie jetzt gehört werden darf zu diesen Themen oder so. Das ist ja schon ein bisschen übertrieben ist halt. Und dann halt auch mal wieder diese Frage, ne, wem gibt man jetzt diese Macht, da zu sagen, der darf und der darf nicht. Da höre ich mir dann lieber den ganzen Krempel an, den die Leute sozusagen haben und überlege mir dann selber mal, ob das alles so sinnvoll ist. Und dieses Ding mit Schweden, wir hatten jetzt schon ein paar Mal Schweden, also zu diesem Schweden-Thema fällt mir halt nur ein, wenn man halt mehr Leute ansteckt mit so einem Virus, würde ich jetzt so mit meinem Laienverständnis halt sagen, dass dann eher die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass dieses Virus dann halt neue Ausprägungen entwickelt. Und das mit der Immunität, wenn man zu viele Leute dann da hat, dann da eher kontraproduktiv wirkt. Aber ja, aber halt eben, ne, also dieses Beispiel, dass sie dann, aber das ist Gemeinwohljournalismus, natürlich, ja. Und aus all dem schlussfolgerte Frau Nguyen Kim, wenn wir uns klar machen, dass es sonst auch viel schlechter laufen könnte, kann man da auch die Motivation für manchen Verzicht draus ziehen. Zitat Ende. In anderen Worten, so wie wir Menschen schon so viele große Probleme in unserer Geschichte bewältigt haben, so kann auch in der Pandemie jeder und jeder von uns aktiv dazu beitragen, dass wir diese Pandemie mit vereinten Kräften bewältigen. Und aktiv dazu beitragen, das heißt in diesem Fall verzichten auf jeden nicht zwingend erforderlichen Kontakt. Das genau ist der Kern der Pandemiebekämpfung, an denen unsere Maßnahmen alle ansetzen. Und in diesem Sinne wünsche ich mir für die kommende Zeit vor allem eines, dass wir alle weiter füreinander einstehen, miteinander und füreinander. Nur so kommen wir durch diese historische Krise. Der Winter wird schwer, 4 lange schwere Monate, aber er wird enden. Wir haben in den vergangenen 8 Monaten schon gesehen, wie wir gemeinsam lernen und uns beistehen können. Das zeichnet diese Gesellschaft aus. Diese Hilfsbereitschaft, dieser Gemeinsinn sind es, die mich zuversichtlich sein lassen. Ich danke Ihnen. Also ich habe gelernt in diesem Jahr, diese Gesellschaft ist furchtbar, die ganzen Polizisten sind alle rassistisch und die ganzen Leute werden alle Faschisten und die Liberalen sind sowieso schon praktisch Nazis. Und das sind so Sachen, die Ja, ich dieses Jahr gelernt habe. Aber keine Ahnung, also. ja. Ja. Wir sind hier der kulturpolitische, mediale Rückblick und so, nicht der physikalische Rückblick. Denn das Problem hier ist nicht ein soziales, das ist kein soziologisches Ding, das ist etwas physikalisch-chemisches, so eine Pandemie. Und somit braucht man dazu auch passende Werkzeuge zuallererst, um das Ding zu bekämpfen. Dann können wir uns gern darüber unterhalten, was das mit den Leuten macht und so, was hilft und was nicht hilft. Aber man sollte schon irgendwie verstehen, ja, nicht dieses D Ding in sich reinlassen und alles dafür tun. Da braucht man auch keinen Staat, der einem das aufsetzt. Aber es ist schon gut, wenn der Staat einem irgendwie Info gibt und sagt, jo, weißt du was, das ist kein gesellschaftliches Ding. Ist egal, wer wie drüber denkt. Du würdest nicht in ein Haus mit Asbest einziehen. Du würdest nicht neben deinem Kind rauchen. Du solltest auch nicht irgendwie Corona verbreiten, weißt du, und dein Kind oder dich selbst in Gefahr bringen. Das ist alles. Ja, wollt ihr noch wen hören von den Leuten? Weiß ich nicht. Lindner vielleicht, aber es macht mir Angst und Gauland, der lächelt schon so verschmitzt, das weiß ich nicht. Ja, den Lindner würde ich dir jetzt nicht geben, aber nur aus dem Grund, weil ich gleich noch einen anderen FDP-Politiker aus Niedersachsen habe. Ah, okay. Und ja, also ansonsten sage ich nur noch mal kurz, also der Lindner hat gegen den Kram angeredet, Gauland hat natürlich auch gegen den Kram angeredet und viele von den anderen Reden fand ich grässlich, weil die eigentlich nur bestanden haben aus, aber wir sind die, ach, wir machen doch und tun doch. Und sie ja wieder, ja klar, es ist die Opposition und die Opposition will natürlich dies, das, jenes, aber lalalala. Und dann halt eben, was ich vorhin schon gesagt habe, dass sie halt auch auf den Gauland rumgehackt haben wegen diesem Verkehrsvergleich. Hat Und Anton was gesagt? Der Hofreiter? Komm, bitte, gib mir den Anton. Sieht nicht Ja, so doch, aus. der ganz unten, der sieht doch aus wie der Anton. So ähnlich. Ja, genau, da von den Linken. Das ist doch dein Quatsch. Nee, das ist vor allen Dingen ja nur die Ja. Bundestagspräsidentin, die den nächsten Punkt dann Wa antritt. wa wa warum ist Frauke Petri fraktionslos? Naja, weil sie Weil ja. schon, als sie in den Bundestag gekommen ist, aus der sich nicht der AfD-Fraktion angeschlossen hat und aus der Partei ausgetreten ist. Die hat übrigens gesagt, dass es jetzt neue Erkenntnisse gäbe, wie zum Beispiel Vitamin D, was. Ja gut, Vitamin D hat man aber auch schon seit es noch nur in China war gehört und aber auch schon die Dementierung dazu und jetzt wieder eine Re-Evaluierung, dass es doch gut ist. Also, Also alles klar, ne? Kann man also mal voll, sagen, also ja. ich blick's voll durch. Ja, also auf Also. jeden Fall Herrn Frey fand ich ganz schrecklich. Der hat auch so einen ganz furchtbaren Redeart irgendwie. Also den fand ich ganz schlimm. Ja. Und ja, die Grünen waren wir nur so Hüllelui. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Die haben Mohammed Ali im Bundestag. What the fuck? Ja, die haben Mohammed Ali im Bundestag. Ja. Voll krass, Mann. Der boxt das Virus weg, Mann. Ne, ist eine Sie. Ja, dann halt, keine Ahnung, Transitioned. Ach, Ja, die gut. Dreier fand ich auch ganz schlimm, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Also, ja, könnt ihr euch ja selber Also. nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Das wäre jetzt auch stundenlanger Content, wenn wir das alles durchgehen. Aber dann gehe ich mal weiter in den Landtag von Niedersachsen. Aber erstmal muss ich euch nochmal kurz alleine lassen. Ich bin gleich wieder da. Tja, aber ich fand auf der Seite des Bundestags das Bild von Katrin Göring-Eckardt fand ich echt gut. Die sieht cool aus. OPEX, heiterer Tag. Ich darf da wohl noch träumen dürfen, oder? Ja. Ja, aber Abel hier, du würdest nicht in ein Haus mit Asbest ziehen, ne? Ja, doch. Vielleicht gibt es ja interessante Fakten, dass Asbest tatsächlich zum Beispiel nootropische Effekte hat, die den präfrontalen Kortex erweitern. Abel, Asbest, Duft und Luft sind halt Nadeln in der Luft. Das ist nicht gut. Abel, nein, das ist krebserregend. Abel, bitte nicht. Tu immer mit deinem Asbest, das ist schädlich. Ja, da ist Best im Namen. Weißt du so, wie schlimm kann das sein für dich? Asbestos. Ach ja. Nee, Mann, nee. Nee, aber zum Glück haben wir ein paar Mal Schweden gesagt, dann bin ich schon zufrieden. Ich, keine Ahnung. Ich habe immer noch das Gefühl, dass du so richtig erst was zu Corona sagen kannst, wenn der Scheiß vorbei ist. Weil danach hast du dann alle Zahlen und Fakten daliegen und kannst Ja, wirklich es Abel. wirklich bewerten. Also Abel. von meiner Sicht aus. Abel, das, was du sagst, ist nicht falsch, aber das ist nicht der Punkt, wo man anfangen kann, Sachen zu bewerten. Es ist nicht so, dass du erst ab einer bestimmten Anzahl von N Leuten sagen kannst, dass eine Kugel in den Kopf Leute umbringt. Weißt du, so, also, so, ja, natürlich, umso mehr du Leute hast, an denen du das testest, wenn du ganz komplett Daten hast, kannst du einen größeren, klaren Überblick verschaffen. Das stimmt. Aber weißt du, das Ding jetzt gerade ist kein gesellschaftliches Ding, das ist ein chemisches, physikalisches Ding. Und dazu haben wir schon Daten. Wir haben Ja, vergleichsweise wie zum Daten Beispiel, zu anderen Pandemien. wie zum Beispiel, dass jede dritte Infektion in der Kette eine Mutation auftritt, die das Virus weniger tödlich werden lässt. Was ein evolutionärer Pull-Faktor ist, der halt in eine Richtung geht, damit sich das besser verbreiten kann, aber die Todesrate sinkt jedes Mal. Das heißt, dass das Virus, was wir jetzt haben als Corona, dass es gar nicht mehr so viel mit dem zu tun hat, was wir Anfang des Jahres hatten, weil, wie gesagt, bei jeder dritten Infektion Mutation und es sieht danach am Ende anders aus. Also wir haben ja bei nextstrain.org, was war es, 3000 oder 4000 verschiedene Subvarianten davon, also Mein Vater hat mir auch erzählt, dass es mit Neandertal-DNA sich zusammenhängen kann und deswegen da halt eben, wenn du mehr Neandertal-DNA hast, hat es eine größere Möglichkeit dafür, dass es härter ist. Da bin ich auch so, es ist, aber das ist wie gesagt einfach ganz leicht. Lass das Ding nicht in dich rein, fertig. Stell dir einfach vor, das wäre, keine Ahnung, keine Ahnung, fucking Urinary Tract Infection oder fucking Hepatitis, weißt ja, du? OPEX, das So. solltest du am besten mal einfach an alle eine E-Mail schreiben. Also an alle. An alle? Ja, und dann Okay, ja. gehst du in dein Gmail und dann an alle und easy. At all gmail.com, ja. Ja, oh Gott, das wäre furchtbar, wenn es die Funktion wirklich geben Boah, würde. ja, Mann, da würde ich einfach allen Leuten meine Webseite zeigen und die alle so, Dennis, geh weg. Dann wissen die alle, dass ich in Heidelberg Nee. wohne, oh mein Gott. Nee, aber nextstrain.org, die haben 3547 verschiedene genomische Proben gesammelt, die halt alle unterschiedlich sind. Also Ja. 3547 verschiedene Coronas gibt's. Also. Ja, klar. Aber wie gesagt, das Ding ist halt, man kann schon die wichtigeren Teile von Coronavirus, nicht unbedingt das Genetische alleine. Es gibt noch wichtigere Faktoren, wie zum Beispiel, wie es sich verbreitet, wie lange Inkubationszeit beim Menschen ist, diese ganzen Sachen. Weißt du, das Wichtige ist halt nicht einfach nur die einzelnen Sachen richtig auszuarbeiten, sowas wie zu schauen, hey, wie viele Stränge gibt es und wie verhält sich das und was passiert denn da, was funktioniert wie gut. Das ist alles schön und gut. Wichtig ist aber nicht nur die einzelnen Bereiche auszuarbeiten, arbeiten, sondern auch die Verbindung zwischen den Bereichen richtig zu machen. Und die sind möglich. Das kannst du dir abschauen von anderen Pandemien und anderen Ländern, die damit besser Erfolg haben als wir. Weißt du, und da bitteschön. So, im Endeffekt ist scheißegal, wer was denkt, wer was wem zustimmt, wer wem widerspricht. Wichtig ist, was du tust. Und wenn dein Weltbild halt dich dazu bringt, dass du sagst, ja komm, ich lenke mal diese Türklinke ab und laufe ohne Maske durch die Stadt, so, dann, klar, wunder dich nicht, dass mehr Wahrscheinlichkeiten, sich anzustecken, auch zu einer größeren Ansteckungschance beitragen. Vorausgesetzt, du hast eine ordentliche Maske und nicht so eine wiederverwendbare. Und ja, du darfst dich die Maske selber nicht richtig anfassen. Du darfst dich nicht an der Nase kratzen, wenn du die Maske anhast. Ich verstehe schon, was du meinst. Ja, genau, ja. Es ist halt nur, dann gibt es, wie gesagt, den Effekt davon, dass Masken eigentlich mehr als 100% schützen, weil pro Maske ist so der Schutz von 70%. Aber wenn du das alleine trägst, weißt du, wenn niemand um dich herum das Ding trägt, das ist so ein ähnlicher Effekt wie Herdenimmunität, dass wenn du in einem Raum bist, wo jeder eine Maske trägt, dann ist der Austritt und der Eintritt Wahrscheinlichkeit von diesem Virus in deinen Körper einfach über 100%. Also das ist nicht passiert, so meine ich das. So, also es ist eigentlich, solange du etwas trägst, was nicht einfach Löcher drin hat und es ist besser, es ist genauso gut wie nichts zu tragen, ja, dann hast du ein sehr gutes Ding. Also die Masken funktionieren schon. Ja, halt nach Qualität gucken. So. Ja klar, ja, ja, ja. Nur so pauschal gesagt, die funktionieren schon, das stimmt halt wortwörtlich so nicht. Also. Doch. Nein. Doch. Wenn sie nicht werden und die richtige Maske ist, funktioniert es zum Schutz von anderen, nicht zum Eigenschutz. Genau. Zum Eigenschutz, ich habe zwar schon ein paar Leute hier mit Masken rumlaufen sehen, also auf der Straße, die halt schon, sage ich jetzt mal, ein paar Kategorien über FFP2 sind. Die würden schon funktionieren, aber ja, ich meine, die Masken mit den Ventilen, wo man durchaus atmet beispielsweise. Nee, die sind nicht gut, nee. Ja, das ist, aber das ist halt der Punkt. Ne? Ja, aber ich meine damit so, also, ja, dann ist es einfach nur ein sprachliches Verständnis. Also, wenn man von Idealbedingungen ausgeht, dann funktioniert das wunderbar mit begleitenden Sachen, aber das scheint ja nicht zu funktionieren und darum gibt es Kontaktsperren. Ich meine die Masken mit, die Ärzte verwenden, diese Medizindinger. Das meine ich. Nicht die Dinger mit dem Loch drin, so in der Mitte. Ja, die können auch medizinisch sein. Ja, es geht ja darum, dass die eine Schicht haben, die elektrostatisch aufgeladen ist, mindestens. Ja, Thema beendet. Okay. Besser ist das. Also wie gesagt, ja, jetzt können wir weitermachen. Also wie gesagt, einfach atmet, okay, mit Maske, danke, tschüss. Atem anhalten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, dass wir uns hier im Hause einig sind, dass es in der Tat eine ernste Lage ist. Dass es Ziel sein muss, die Infektionsdynamik zu bremsen, dass diese zweite Welle gebrochen werden muss, dass wir den ja sich abzeichnenden staatlichen Kontrollverlust beenden müssen und dem entgegenwirken müssen, dass also die Pandemie wieder so gut es geht unter Kontrolle bekommen werden kann. Und die Ziele dabei sind, denke ich, auch klar, denn das haben wir in den letzten Monaten ja eigentlich immer wieder an verschiedener Stelle diskutiert, dass es notwendig ist, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, dass jeder und jede optimal behandelt werden können muss und dass es natürlich ein Ziel ist, die Anzahl der schweren Verläufe gering zu halten. Insofern denke ich, haben wir eigentlich eine gemeinsame Zielbeschreibung. Aber wo wir uns dann doch deutlich unterscheiden, Herr Ministerpräsident, auch zu dem, was Sie gemeinsam mit den anderen Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin verhandelt haben und besprochen und vereinbart haben, ist die Art und Weise, wie man das macht. Denn die ganze Diskussion, wie das jetzt geführt wird, ist doch im Prinzip eigentlich genau die gleiche Diskussion, wie wir sie im Frühjahr geführt haben, im März geführt haben. Zwar auf einen Teilbereich jetzt insbesondere konzentriert, nämlich da, wo Sie sagen, Kontakte beschränken. Wir wollen nicht die Schulen in den Blick nehmen, was wir auch richtig finden, dass man den Unterricht weiterführt. Wir wollen nicht die Wirtschaft unternehmen. Aber in dem Bereich, wo man jetzt sagt, da Kontakte sollen beschränkt werden, ist es genau diese allgemeine, pauschale Herangehensweise, wie wir sie am Anfang der Pandemie im Frühjahr für alle gesellschaftlichen Bereiche erlebt haben. Und da sind wir der Auffassung, meine Damen und Herren, dass da die Lehren aus den letzten Wochen und Monaten nicht gezogen worden sind. Wir wissen doch mehr über dieses Virus als noch vor einigen Wochen und einigen Monaten. Wir wissen so viel, dass auch Differenzierungen möglich sind. Es ist klar, dass es sich um einen Infektionsweg, insbesondere über Aerosole, handelt. Es ist klar, dass Abstand, Hygienemaßnahmen, dass Masken, vermutlich auch eher höherwertige Masken wie FFP2-Masken, das Lüften in den geschlossenen Räumen, gerade in der Jahreszeit, wie wir jetzt sind, dass die was Wirksames dem entgegensetzen können, um Ansteckung dort, wo Menschen sich begegnen, eben zu entgegenwirken. Und das heißt im anderen, dass es durchaus sichergestellt werden kann, dass Menschen sich begegnen können, unter Einhaltung bestimmter Rahmenbedingungen, unter Auswertung der Erfahrungen, Erkenntnisse, die man in den letzten Wochen und Monaten gemacht hat. Und diese Differenzierungsleistung, die bringen Sie eben nicht mehr auf. Die haben Sie zurückgestellt. Die war eine Zeit lang ja in der Pandemiebewältigung auch bei der Landesregierung Gegenstand. Als man nämlich gesagt hat, da wo Hygienekonzepte sind, da können wir uns das vorstellen, weil wir ja wissen, wie die Infektionswege sind. Jetzt noch gar nicht, wie konkret die Infektionswege der jetzt Infizierten waren. Darum geht es an der Stelle nicht, sondern grundsätzlich um die Infektionswege. Und statt das zu tun, statt dieses Wissen, diese Erfahrungen zu nutzen und umzusetzen, greifen Sie im Prinzip wieder zur Schrotflinte, indem Sie nämlich pauschal einen Bereich komplett stilllegen, ins künstliche Koma legen. Und das halten wir eben für den falschen Weg. Hier sind nicht die Lehren gezogen worden, die hätten gezogen werden müssen. Und so schließen Sie den Gastronomiebereich, der eben trotz Hygienekonzepten eigentlich, also Sie schließen ihn trotz Hygienekonzepte, wo also Begegnungen möglich gewesen wären. Sprechen Sie doch mal mit den Gastronominnen und Gastronomen, die sich darauf verlassen haben, dass das, was man ihnen gesagt hat, dass wenn sie nämlich vernünftige Hygienekonzepte machen, mit dem Gesundheitsamt das Gespräch suchen und sagen, ist das okay, und denen das grüne Licht gegeben wird, die haben sich darauf verlassen, dass das auch sicher ist, was sie ihnen gesagt haben. Stattdessen werden die pauschal geschlossen, obwohl das RKI selber sagt, es gibt dort keine Hinweise, dass es ein Dynamik-Infektionsgeschehen bei der Gastronomie gibt. Die Folge ist im Übrigen, dass wenn Sie das tun, dass das auch unter Pandemie-Gesichtspunkten nicht wirklich aus meiner Sicht verantwortungsvoll ist, weil Sie dann doch die Menschen, die dort sind, in den privaten Bereich verdrängen. Das heißt, es ist doch ein Irrglaube zu glauben, dass Menschen dann das Bedürfnis nicht mehr haben, sich zu treffen, sondern es wird dann natürlich auch Treffen geben, die sie versuchen zu regulieren. Die Regulierungskraft im privaten Bereich ist naturgemäß beschränkt und eingeschränkt. Keiner will sozusagen den Polizeistaat haben, dass der sozusagen da eingreift. Und das wird doch genau passieren. Statt es den Profis zu überlassen, in der Gastronomie mit vernünftigen Hygienekonzepten Sicherheit ermöglichen, sagen sie pauschal dicht machen und verdrängen die Menschen in andere Bereiche, wo dann wieder die von Ihnen ja auch immer angeführten Hotspots möglicherweise entstehen, weil Sie immer sagen, es ist der private Bereich, insbesondere der das Infektionsgeschehen treibt. Das ist eine Politik, die wir nicht verstehen. Die halten wir für eine Inkonsequenz. Das lässt sich übertragen auf die Museen, wo für mich immer noch ein Rätsel ist, wenn die auch ihr Hygienekonzept haben. Also die Museen, die ich meistens besucht habe oder besuche, sind meist relativ leer. Und die Abstände sind einzuhalten. Und mit verantwortungsvollen Besuchern und verantwortungsvollen Betreibern von solchen Museen ist das möglich. Auch hier stellt sich doch die Frage, um ein Beispiel aus dem kulturellen Bereich zu nehmen, warum werden die jetzt eigentlich pauschal geschlossen? Warum erbringt man nicht diese Differenzierungsleistung, die man in den letzten Wochen und Monaten immer eingefordert hat? Und Herr Ministerpräsident, und das finde ich halt wirklich verwunderlich oder ein bisschen auch enttäuschend, dass Sie dazu einfach nichts sagen. Sie haben in Ihrer Regierungserklärung zu diesen Fragestellungen, die sich an ganz vielen Beispielen ja weiter herunterbrechen lassen, schlicht nichts gesagt. Sie haben eine Regierungserklärung gehalten wie im März, als wenn man vor einem neuen Wunder, also nicht Wunder, sondern auf einer neuen Herausforderung stehen würde, einer, mit der man gar nicht wüsste, was das genau bedeutet. Man hat den Eindruck, die letzten Wochen und Monate an Kompetenzgewinn, an Erfahrung sind an Ihnen spurlos vorübergegangen. Denn sonst hätten Sie doch den Gastronomen eine Antwort auf diese Fragen geben müssen, warum es genau Sie trifft, obwohl Sie Hygienekonzepte haben. Dazu haben Sie keine Auskunft gegeben. Ich hoffe, Sie werden das nochmal nachholen. Und ich will das sagen, es ist doch für all jene frustrierend, die sich auf Sie verlassen haben. Die nämlich darauf verlassen haben, dass wenn Sie investieren, wenn Sie solche Konzepte aufbauen, dass dann auch sozusagen Sie entsprechend agieren können und dass das auch stimmt, was Sie Ihnen sagen, dass dann ein sicherer Besuch in Ihren Einrichtungen möglich ist. Und da verlangen Sie jetzt sehr, sehr viel von den betroffenen Menschen. Und dann guckt man mal in den Bereich, wo die öffentliche Hand Verantwortung trägt. Im öffentlichen Personennahverkehr, in der Schülerbeförderung. Was ist denn da passiert? Es ist doch absurd, dass wir in den Schulen Kohorten bilden, dass dort die Klassen sozusagen dann versucht werden zu trennen, aber in der Schülerbeförderung alle in den Bus gepresst werden, dann gemeinsam hinfahren und da eben dann diesem Infektionsrisiko ausgesetzt sind und gleichzeitig sagt man, man soll Kontakte verhindern. Was tut denn der Staat auf seiner Seite, um Verantwortung wahrzunehmen, wenn sie das gleichzeitig von den anderen Menschen, die massiv betroffen sind, eben entsprechend erwarten? Und das führt dazu, dass Vertrauen sinkt, dass die Menschen eben es nicht verstehen. Und sie erklären es aus meiner Sicht auch nicht hinreichend, was da eigentlich passiert. Und das führt dazu, dass man eben in der Pandemiebewältigung nicht die Zusammenarbeit, die Mitarbeit auf Dauer erhalten kann, die man eben braucht. Weil das ist nichts, was man als Staat anordnen kann, sondern es kann eine Gesellschaft nur gemeinsam im gegenwechselseitigen Vertrauen eben entsprechend ermöglichen. So, das heißt, meine Damen und Herren, Sie müssen in jeder einzelnen Maßnahme diesem Anspruch gerecht werden, zu differenzieren. Und das ist übrigens nicht nur aus Akzeptanzgründen, glaube, das ist mit das stärkste Argument, sondern es ist auch vom Verfassungswegen erforderlich. Sie haben darauf angesprochen, auf die Verhältnismäßigkeit. Jede einzelne Maßnahme muss verhältnismäßig sein und das haben wir jetzt ja erlebt. Die Gerichte haben ja anfangs ihre Argumentation, sind die gefolgt und haben gesagt, das ist eine große neue Herausforderung, wir wissen eigentlich auch nicht so genau, wie man damit umgeht. Aber genau diese Argumentation, die wir auch haben, haben die Gerichte ja auch und sagen, naja, man weiß jetzt ja mehr über das Geschehen, also muss auch eine Regierung mal mehr genauer begründen, warum denn dieses eine Instrument dann tatsächlich was zur Pandemiebewältigung beiträgt. Und sie haben sich da ja schon erhebliche und gravierende Schlappen eingeholt. Und das war mit Ansage, weil wir dies hier immer wieder angekündigt und angemahnt haben. Etwa das Beherbergungsverbot, wo die Gerichte gesagt haben, und das muss man sich mal klar machen, Herr Ministerpräsident, was die Qualität auch der Rechtsetzung, die von der Kollegin Modder so geschätzten Rechtsetzung durch die Landesregierung angeht, das ist wegen Unbestimmtheit aufgehoben worden. Das heißt, die Landesregierung war nicht mal in der Lage zu sagen, wer genau unter dieses Beherbergungsverbot fällt. Der Normsetzungsadressat, der Normadressat, der Bürger konnte das gar nicht erkennen. Was ist das denn bitte für eine Rechtsetzung, die Sie machen? Aber es war eben auch noch ungeeignet, weil man gesagt hat, es ist überhaupt nicht nachgewiesen, dass es irgendeinen Beitrag dazu leistet zur Pandemiebewältigung. Und das Gleiche ist jetzt mit der Sperrstunde passiert. Und diese Begründungsanforderungen, die bestehen weiter. Und die werden Sie auch nicht mit einem pauschalen Hinweis auf einen Gesundheitsnotstand aushebeln können. Deshalb, Herr Ministerpräsident, die dringende Bitte und Aufforderung, nicht weil wir Recht behalten wollen. Ich habe immer den Eindruck, es geht darum, irgendwie die Opposition wolle irgendwie eine Bühne haben oder Recht behalten. Darum geht es uns nicht. Es geht darum, verlässliche, für den Bürger nachvollziehbare Regelungen zu haben, dass jeder da draußen weiß, was tatsächlich Sache ist und dass das der Verfassung entspricht und verhältnismäßig ist und dann auch tatsächlich diese Pandemie bewältigt werden kann. Es geht doch nicht um politische Eitelkeiten, aber dann kommen Sie doch bitte auch der Verantwortung endlich mal nach und begründen Sie Ihre Verordnungen. Schreiben Sie doch mal, was die einzelnen Hintergründe für die einzelnen Regelungen sind. Dann kann man es vielleicht auch mal nachvollziehen und Ihnen eben auch das Vertrauen dann entgegenbringen, dass es tatsächlich verhältnismäßig ist. So wie es jetzt läuft, ist das nicht der Fall. Das ist ja auch bemerkenswert, Herr Ministerpräsident, dass Sie, nachdem Sie monatelang gesagt haben, also wir als Landesregierung sind zuständig und die Parlamente ist nicht vorgesehen und deshalb ist das alles so in Ordnung, dass Sie jetzt sagen, das hat der Ministerpräsident immer wieder gesagt. Heute war das erste Mal, dass Sie gesagt haben, Sie könnten sich vorstellen, dass der Bund, so wie der Bundestagspräsident das ausgeführt hat, dass der Bundestag mal da tätig wird, um die Ermächtigungsgrundlage zu stützen. Ich würde sagen, so langsam wird es Ihnen offensichtlich mulmig. Jetzt, wo Ihnen die Gerichte die Dinge wegschlagen, weil Sie nicht in der Lage sind, das vernünftig zu begründen, rufen Sie um Hilfe der Parlamente. Wir sind gerne bereit, diese Hilfe und Unterstützung zu leisten. Aber dann geht es darum, hier im Niedersächsischen Landtag auch Entscheidungen darüber zu treffen und nicht nur zu beraten, sondern wir müssen den Landtag in die Verantwortung bringen. Und wir müssen auch bereit sein, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und deshalb bin ich auch der Landtagspräsidentin dankbar, die das heute in einem Interview in der HAZ auch nochmal deutlich gemacht hat, dass es hier nötig ist, mehr zu bekommen. Diese Diskussion müssen wir weiter sehr intensiv führen. Wir sind da in Gesprächen. Es muss aber unseres Erachtens zu einer Entscheidungsgewalt tatsächlich des Parlaments kommen. Die Beratung ist gut, die Beratung ist wichtig, das ist alles richtig. Und das können wir auch noch intensiver machen. Aber der eigentliche Druck auf eine Landesregierung, sich am Ende verfassungsgemäß zu verhalten, entsteht erst, wenn tatsächlich auch das Parlament mit in diese Rechtsetzung eingebunden ist. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss kommen, weil ich weiß, was der Kollege Töpfer gleich sagt. Der sagt mir wieder, Frau Modder hat das eben auch schon gemacht, die Kollegin Modder hat gesagt, Herr Bürgner, ist alles schön und gut, aber Sie sagen ja gar nicht, was Sie wollen. So, deshalb sage ich Ihnen das jetzt nochmal, weil meine Zeit läuft jetzt gerade ab und deshalb will ich dem schon mal vorbeugen. Abgesehen von den 80 Initiativen, über 80 Initiativen, Herr Kollege, die wir in den letzten Wochen und Monaten zur Pandemiebewältigung eingebracht haben, die ich zur Lektüre empfehle. Dann werden Sie sehen, was unsere Vorschläge im Konkreten sind. Ist unserer Auffassung dringend erforderlich, eine nachhaltige Strategie endlich zustande zu bringen? Was ist denn Ihre Antwort darauf, wenn es jetzt hoffentlich gelingt, die Infektionsdynamik zu brechen, die Infektionszahlen runterzubringen? Was ist denn Ihre Antwort dann eigentlich im Januar? Wenn die wieder steigen und die Kontakte der Menschen wieder zunehmen, gehen wir dann in einen dritten Lockdown? Wenn wir das dann wieder passiert, gehen wir in einen vierten Lockdown? Was sind denn eigentlich die Antworten dieser Landesregierung? Ich will Ihnen sagen, wo Sie Versäumnisse haben in den letzten Wochen und Monaten. Sie haben, ja, wir haben in den Schulen die Schülerbeförderung, Herr Kollege, gucken Sie sich unsere Vorschläge an, haben wir vor Wochen eingebracht, dass Sie sich um das Thema kümmern. Sie haben nichts gemacht. Allein die Kostenfrage war doch entscheidend, dass Sie gesagt haben, oh Gott, das wird zu teuer. Das Gleiche mit der Lüftungsthematik in den Schulen. Ja, wir haben doch die Belüftungssystematik, die Belüftungsfrage in den Schulen, die Sorge, dass Schule ein unsicherer Ort sein könnte, haben wir hier vor Monaten eingebracht, die Diskussion zu führen. Gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden haben Sie gesagt, wir lassen lieber die Finger davon, das könnte zu teuer werden. Warum? Das ist unverantwortungslos aus unserer Sicht, dann in ein solches Herbstschuljahr eben zu gehen. Bei der Bildung in der Sommerpause, digitale Bildung, hat man den Eindruck, es ist nichts passiert, dass man nicht gesagt hat, wir müssen jetzt uns schon mal vorbereiten für den Worst Case, der hoffentlich zu vermeiden ist. Ja, da sind wir ja sofort dabei, dass man dann auch tatsächlich wieder notfalls, wenn alle Stricke reißen, wechseln kann. Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Herr Kollege Wiertz, haben wir angemahnt, ja, wiederholt gefordert. Der Ministerpräsident hat mit den anderen Ministerpräsidenten im April gesagt, dass man 5 Personen pro 20.000 Einwohner braucht. Wir haben mal gefragt, wie viel es denn heute sind. 2. sind es bei den niedersächsischen Gesundheitsämtern. Die Landesregierung hat nicht das getan, was man versprochen hatte im Bund, nämlich schon frühzeitig, nicht erst jetzt, Landesinterventionsteams zu gründen, die zur Unterstützung kommen. Da haben sie schlichtweg nichts getan. Und dann beklagen sie, dass die Gesundheitsämter nicht in der Lage sind, die Infektionszahlen nachzuverfolgen. Das ist doch kein Wunder, wenn man sie nicht entsprechend ausstattet, ausstellt und eben einbringt. Das haben wir Ihnen vorher gesagt. Und der dritte Punkt neben weiteren Punkten ist die Teststrategie. Wir haben das seit Wochen und Monaten, fordern wir eine Teststrategie. Und Frau Präsidentin, ich habe die Zeit im Blick, fordern wir eine Teststrategie. Das alleine wird nicht ausreichen, Herr Dr. Birkner. So verstanden, wie Sie es gemeint haben. Bitte kommen Sie zum Schluss. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Die Teststrategie. Vor Monaten haben die Ministerpräsidenten über Schnelltests gesprochen. Bis heute sind die Finanzierungswege nicht mal für die Pflegeheime, also für die verletzlichen Bereiche, die wir schützen müssen, geklärt. Das ist ein Armutszeugnis, meine Damen und Herren. Wir müssen viel schneller werden und dann haben wir auch eine Chance in dieser Pandemie. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das waren jetzt 15 Minuten. Ja. Ich habe zwischendurch mal gedacht, ob man mal was kommentieren sollte, einfach nur, um was zu kommentieren. Ja, weil man sollte es ja eigentlich so angucken. Ja. Aber ja, ganz interessante Perspektive. Aber naja, ich weiß nicht jetzt, wie das einzuordnen ist. Da kenne ich mich in Niedersachsen zu wenig mit aus. Aber gut, das mit der Verhältnismäßigkeit, da kann ich nur vollkommen zustimmen, was der Herr gesagt hat. Ich fand es eigentlich allgemein ziemlich stark. Also da war halt alles dabei. Also wie gesagt, es wurde im Bundestag teilweise ein paar von den Punkten von ihm wurden halt auch angesprochen. Die sind da sicherlich auch offensichtlich. Aber ja, ich fand das halt ganz gut zusammengefasst und nochmal mit der Länderperspektive, die ja da auch eine große Rolle spielt in der ganzen Sache. Ja. Ja, dieses Argument von dritte Welle, vierte Welle, Ding mir auch so, komm, wenn du einfach vorausschaust und vorausdenkst, das ist dann, ich akzeptiere einfach, dass es ein Ding ist und dass man so diese Wellen halt eben vorbeugen will, dann würden auch irgendwie keine dritte oder vierte Welle kommen, besonders wenn man dann einen Impfstoff hat, mit dem es dann eh leichter wird und dann schauen wir weiter. Also, das geht jetzt auch nicht ewig so weiter, das ist halt auch so ein Ding. Ja, ewig ist schwierig, ja, weil gut, es werden ja jetzt schon, es sind ja jetzt schon Sachen geändert worden, die auch wenn das irgendwann mal wirklich beendet sein sollte, das Thema ja weiterhin greifen. Es hat sich ja schon was verändert, ja, aber es hätte sich vielleicht auch so verändert. Ich sage jetzt mal Online-Meetings im Geschäftsumfeld und solche Sachen. Ja, ja, ja, diese Sachen, die werden sich wahrscheinlich nicht mehr zurückdrehen. Da gehe ich nicht von aus. Ja. Ja, aber dass es trotzdem immer wieder einen neuen Lockdown geben wird. Davon gehe ich schon aus. Ja, klar, ja. Gastronom mit Brandbrief an die Kanzlerin. Lockdown Light hat verheerende Folgen. Da mahnen einige prominente Köche, Restaurantbetreiber und Caterer. Und es geht einfach um ein Drittel der Betriebe, also der 245.000 Betriebe, droht bei einer erneuten Schließung das aus. Und die gesamte Branche mit normalerweise etwa 80 Milliarden Euro Umsatz, da arbeiten 2 Millionen Menschen. Und halt ein Drittel von 245.000 Betrieben ist halt schon heftig. Also, ja. Ja, ja. Also kochen lernen. learn to code, learn to cook. Interview, der deutsche Philosoph Markus Gabriel, Zitat, die Devise heißt, durchhalten und sich vom Irrsinn nicht anstecken lassen. Ja, das ist ein sehr interessanter Artikel, den der Maas eingereicht hat. Und das ist ein lesenswertes Interview. Es werden sehr viele verschiedene Themen behandelt. Auch die Pandemie, aber auch allgemeine politische Themen. Es ist wirklich sehr lang. Ich habe leider den Tab geschlossen, wo ich das auf hatte. Oh nee, doch, da ist er. Es gab einen Teil, den ich mal vorlesen wollte. Ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen, allerdings so viel Kontext ist da gar nicht. Der Interviewende sagt, nur Transrace geht wiederum gar nicht. Also das ist jetzt aus dem Kontext gerissen. Wie auch immer, es gibt eine neue pseudomoralistische Hierarchie. Wer am meisten Opferpunkte gesammelt hat, verfügt über die größte Autorität. Der Interviewte. Es gibt tatsächlich eine Instrumentalisierung von echten Opfern des Rassismus, des Sexismus und so weiter durch wohlstandsverwöhnte Akademiker. Damit hilft man den wirklichen Opfern nicht. Dabei handelt jeder, der sich als Opfer inszeniert, ohne eins zu sein, zutiefst zynisch. An der Spitze dieser angeblichen Pyramide gibt es noch Streit. Was ist nun moralisch höherwertig? Schwarz, weiblich oder trans? Welche Eigenschaft gibt genau wie viele Punkte? Geben wir dieser Dynamik eines diskursiven Opfermissbrauches einen Namen. Sie ist das radikale Böse. Sie kommt als das Gute daher, als ginge es um Ausgleich, also um Gleichheit, um wechselseitige Anerkennung im hegischen Sinne, die unserem modernen Rechtsstaat zugrunde liegt. Stattdessen geht es den Aktivisten um das genaue Gegenteil, nämlich um Rache an einem teilweise imaginären Feind. Ja, ich könnte jetzt noch einen Absatz vorlesen, aber ich denke mal... Der Absatz war echt gut. Also. Ja, es geht halt in diesem Ton weiter. Inwiefern genau? Sie wollen sich für angeblich oder wirklich erlittenes Unrecht rächen. Und zwar mit neuem Unrecht. Sie erklären Leute mit bestimmten Merkmalen ohne Hemmungen zu minderwertigen Menschen, indem etwa das Vorurteil verbreitet wird, weiße, heterosexuelle Männer seien anfälliger für Rassismus als andere Menschen. Dieses Vorurteil ist aber schon Rassismus. Daraus ergibt sich eine neue Art des Wohlstandsmaoismus, eine Imitation der Kulturrevolution in der Form einer rassistischen Identitätspolitik. Da werden Leute in die Knie gezwungen und mit einem Schandplakat versehen, damit sie öffentlich Buße für ihre falsche Hautfarbe, ihre Religion oder ihre sexuellen Präferenzen tun. Ganz grässlich. Es gibt keine Menschenrassen, auch keine weiße Rasse. Leider aber gibt es Rassismus. Ja. Also wie gesagt, das ist ein sehr, sehr langes Interview. Gäbe es noch sehr viele sehr gute Sachen draus vorzulesen. Es ist ein sehr guter Fund vom Maas gewesen und ich habe es auch sehr genossen, das zu lesen, bis auf ein, zwei Punkte. Aber jeder hat ja so seinen eigenen Bias. Aber hier der Herr ist ein guter Mann. Philosoph. Ja. Recht jung auch. Ja, kommen wir nun zu Vorfällen in Frankreich mit Islamismus. Hier die Frau Chebli hat geschrieben, wie wäre es, wenn morgen in allen Moscheen in Deutschland eine lautstarke Verurteilung, Distanzierung und ein Friedensgebet für die Opfer von islamistischem Terror gibt? Phrasen wie, das hat nichts mit uns zu tun, müssen endlich aufhören. Islamisten morden im Namen des Islam. Hashtag Nizza. Wo viele Leute schon gedacht hatten, dass die Frau Chebli hier gehackt wurde. Aber mir ist nichts... Wurde sie doch auch. Mir ist nichts dergleichen bekannt. Das ist ja, also... Ja, gut. Also, ja, Frau Chebli. Also, ich finde es... Da stimme ich Ihnen zu. Also. Ja, wäre gut, Frau Chebli. Aber ist es auch passiert? Also, zumindest hier bei der DTIP, dem verlängerten Arm der Türkei in Deutschland... ist es nicht passiert. Die hatten hier die Freitagspredigt Vorbild des Propheten der Barmherzigkeit, wo sie hier sagen, dass der Islam quasi für die Menschenwürde ist und so weiter und so fort. Und dass dann aber dementsprechend natürlich den Islam verunglimpfen, dann quasi dagegen, dann ist gegen die Würde. Und wo war das hier mit Meinungsfreiheit in Anführungsstrichen? Ah ja, genau. Unsere erhabene Religion widersetzte sich niemals gegen kritische Sichtweisen. Unterschiedliche Betrachtungen und Gedanken wurden keineswegs blockiert. Wogegen sich der Islam ja die ganze Menschheit widersetzt, ist die Verspottung und Verhöhnung von Menschen und erhabenen Werten unter dem Deckmantel der, in Anführungsstrichen, Meinungsfreiheit, ja, die zu Unruhe der Gesellschaft führt. Besonders Kreise mit geläufigen Absichten und Zwecken haben ihre Angriffe gegenüber dem Gesandten Allahs wieder begonnen. Ihre Maße überschreitenden Kommentare überwältigen nicht nur Muslime, sondern alle besonnenen und gewissenhaften Menschen. Guck mal, diese Leute haben nicht verstanden, was Meinungsfreiheit ist, denn Meinungsfreiheit brauchst du nicht im Islam. Gott hat schon alles gesagt, du musst einfach nur folgen. Diese Leute haben keinen Zweck für Meinungsfreiheit. Sie können sich nicht darauf berufen, um anderen Leuten das Wort zu verbieten. Weißt du, der Grund, warum wir Meinungsfreiheit haben, ist, weil wir säkular und laizistisch sind. Oder zumindest sein sollten, weißt du, so mit Menschenrechten und so. Aber im Islam ist es vollkommen egal. Das geht da nicht darum, dass du irgendwie als Person relevant bist. Das heißt, wenn die Leute sagen, ja, bitte nicht meinen Propheten irritieren und das ist nicht Meinungsfreiheit, schön und gut, aber weißt du, was auch nicht Meinungsfreiheit ist? Ja, wenn du das so haben willst, Leute zu köpfen, Leute zu erschießen, fucking Weihnachtsmärkte mit Trucks zu fahren, Leute in die Luft zu sprengen, sich selbst in die Luft zu sprengen, das ist alles nicht relevant für Freiheit oder Menschenverstand. Also, Islam bitte weniger. Warum verteidigt DTIP überhaupt Islam? OPEX, bitte nein. Nee, aber ehrlich, warum verteidigen die das? Wenn doch Islam so toll ist, warum muss man es verteidigen? Ja, das ist eine gute Frage. Das war sowieso mal dieser Vergleich, ich weiß nicht mehr, wer den angestellt hat. Irgendjemand von den, ich weiß nicht, ob es der Mansur war. Auf jeden Fall, irgendwer hat gesagt, dass der Gläubige glaubt daran, dass Allah ihn beschützt und der Islamist glaubt daran, dass er Allah beschützen müsste. Das fand ich ganz nett. Ja, ja. Wobei ja auch dann im Islam es so ist, dass die beiden Konzepte sehr nah beieinander sind, denn wer, weißt du, den Propheten beleidigt, der beleidigt alle Muslime und somit muss man den Beleidigenden dann halt eben loswerden. Ja, nicht nur die, wie hier steht, alle besonnenen und gewissenhaften Menschen, ne? Ja, genau, ja. Das ist ja das Ding, Islam ist zutiefst kollektivistisch, da geht es nicht um Individualismus, das ist eine Kriegstreiberphilosophie. Aber also, politische Korrektheit bedeutet nur nett sein. Und ja, klar, ja. Auf und jeden so. Fall, ja, ich werde niemals... Weil da steht hier auch alles drin, Empathie, ja, Würde... Ja. Ja, Besonnenheit, aber, gewissenhaft, Werte, ne, steht alles hier in diesem Geschreibsel drin, in dieser Predigt. Ja. Weißt du, wenn das alles so funktionieren würde, wie die das hier mit Empathie haben wollen, warum braucht der Islam ein Kalifat? Warum gibt es mehr Arten, Krieg zu führen im Koran, als Frieden zu führen im Koran? Also komm, nee. Nein, Islam funktioniert nicht. Politico Europe Opinion, why is France targeted over and over again by violent extremists? Also warum wird Frankreich immer wieder zum Ziel von gewaltsamen Extremisten? Ja, eine extreme Form von Säkularisierung und die Aufnahme, die Akzeptanz von Blasphemie, ja, welche Radikalismus eben in marginalisierten Gruppen antreibt und anheizt. Das heißt, das ist der Grund. Der Grund, warum Frankreich von gewaltsamen Extremisten immer wieder heimgesucht wird, ja, ist, weil sie Blasphemie akzeptieren, also so hinnehmen, ja, und es toll finden, dafür einstehen und für Säkularismus einstehen. Das ist klasse. Dankeschön, Politico. Das ist eine klasse Hot Take, sollte das heißen, anstatt Opinion, Alter. Ja, und dazu kann ich auf jeden Fall nochmal sagen, weil das ist jetzt diese Tage rumgegangen und ich war ehrlich gesagt ein bisschen positiv überrascht, dass es dieses Mal in diese Richtung nichts aus dem deutschsprachigen, von deutschsprachigen Kommentatoren gegeben hat, weil in der Vergangenheit war das definitiv anders. Also diese Leseart hier mit, ja, die Franzosen, die machen da ja auch mit ihrem Staatsatheismus und die armen Leute, die werden ja alle unten gehalten und gekränkt und dann können die ja nicht mehr anders und so. Also in der Vergangenheit gab es da schon so Sprüche in diese Richtung. Zum Beispiel habe ich euch hier nochmal mitgebracht, hier von, aus welchem Jahr war das? Ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter, von dem Herrn Poschardt. Die sieht auf jeden Fall aus wie ein Joker. Die sieht auf jeden Fall aus wie ein Joker. Was meinst du, Ewe? 2016 war das, glaube ich, oder 17. Ja, ich glaube auch. Ich weiß auch gar nicht, ob er da überhaupt schon Chefredakteur war von der Welt, aber auf jeden Fall von Herrn Poschardt, der jetzt der Chefredakteur von der Welt ist. Und das haben wir euch schon ein paar Mal gezeigt, aber ich will es euch jetzt nochmal wieder zeigen. Das war ja diese Frau Ülisoy, die, glaube ich, von der Jungen Union auch ausgeschlossen wurde. Es gab zumindest Bestrebungen, sie aus der Jungen Union auszuschließen, die hier vom Herrn Poschardt als ein Joker für die CDU bezeichnet wurde, mit der man sich unbedingt, mit die man sich unbedingt warm halten sollte, da, weil die so prima ist. Und dann standen dann hier so Sachen drin wie, wo hatten wir das? Ah ja, genau. Sie äußert sich entsetzt über die Gräuel der IS, wie die Köpfung eines katholischen Priesters in der Normandie und sieht in diesem Andersgläubigen vor allem einen Mitkämpfer des Religiösen in einer globalisierten Welt, deren Säkularisierungswellen als totalitär empfunden wird. Das war damals so ein Ding, wo ich hier auf jeden Fall drüber gestolpert bin, in diesem Text hier vom Herrn Poschardt. Weil, ja, das ist auf jeden Fall so ein Ding, wo sie sich mit rausreden, also schon seit Jahren, ne? Also dieses, das ist nichts Neues. Und wie man hier auch sieht, diese Köpfung des katholischen Priesters in der Normandie, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Also ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass das überhaupt im Moment so große Kreise zieht. Die Sache mit dem Lehrer war dann wahrscheinlich doch mal, irgendwie hat es den Falschen getroffen, in Anführungsstrichen, dass das dann die Leute da jetzt mal wirklich irgendwie drauf pochen, dass das so nicht geht. Ich weiß zwar nicht, warum das bei dem Priester in der Normandie dann anders gewesen sein soll oder dass sie sich das dann noch irgendwie besser erklären konnten mit, ja, die Leute waren halt einfach nur irgendwie verwirrt und haben sich irgendwen gesucht oder so, weiß ich nicht. Aber ja, also ich bin ganz zufrieden mit unseren deutschen Konservativen tatsächlich im Moment, wie die darauf reagieren, dass sie nämlich, ich lese da jetzt die ganze Zeit halt eben immer von Werten, die man da jetzt angeblich hätte und dass man sich da von Religion, dass man sich da nicht alles erlauben lassen will und solche Dinge, wo ich mir denke, ja, ist ja schön, dass ihr da jetzt mittlerweile auch mal angekommen seid auf diesem Punkt, aber es kam mir nämlich früher eher nicht so vor. Na, also finde ich auf jeden Fall ganz gut, weil diese Werte nämlich, die man da beschwört in Frankreich sind, da gibt es nämlich noch einiges an Arbeit zu tun in Deutschland. Weil wir haben hier keine, das mit der Blasphemie und so, da gibt es hier in Deutschland noch Gesetze dagegen. Das hatten wir ja vor ein paar Wochen, ich das hier ja auch nochmal wieder gezeigt, was Charlie Hebdo da gemacht hat, das könnte gut und gerne nach deutschem Recht strafrechtlich relevant gewesen sein. Also schon die älteren Sachen. Uff, und das ist echt zum Kotzen, ja. Also ich will nur sagen, weißt du, Ideologien haben keine Rechte, Menschen haben Rechte. Und Menschen haben sich nicht gegenseitig für Ideologie so den Kopf einzuschlagen oder abzuschlagen oder sonst was so zu machen, das ist schädlich. Ist egal wieso. Aber meine Fresse, Alter, Islam, hör doch einfach auf zu sein. Lass es, weißt du, so, nee. Aktuelle Stunde, Lehren aus den Attentaten in Frankreich. Genau. Oh je, ich sehe ihn da schon rechts unten, oh Gott. Wir müssen aber den Helge nicht gucken, es sei denn, ihr wollt. Ich wollte euch eigentlich hier die Frau Teuteberg zeigen, wenn ihr nicht schon genug FDP habt. Nee, geht nein. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei dieser Aktuellen Stunde aus aktuellem Anlass wegen barbarischer Morde geht es zuerst heute um Trauer, um die Opfer des islamistischen Terrors in Paris, Dresden und Nizza, um Mitgefühl mit ihren Angehörigen und um Solidarität mit der französischen Nation. Das gilt es zuallererst zu betonen. Und neben diesem aktuellen Anlass und einzelnen Taten geht es um einen größeren Zusammenhang. Mit den unvorstellbaren Gräueltaten des islamistischen Staates sieht sich die Welt einer massiven Bedrohung menschlicher Freiheits- und Kulturwerte gegenüber, die lange undenkbar schien. Die Werte unserer europäischen Aufklärung, die Würde und Freiheit jedes einzelnen Menschen, die Vorstellung von Kant, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, all das wird in Frage gestellt. Und Deutschland ist davon stärker betroffen, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Auch war es keine Selbstverständlichkeit, sondern eher überaus glücklichen Umständen geschuldet, dass unser Land bislang von islamistisch motivierten Terrorangriffen weniger stark und häufig heimgesucht worden ist als unsere Freunde und Verbündeten in Frankreich, den USA, England oder Spanien. Sehr geehrte Damen und Herren, hier zeichnet sich eine strukturelle Bedrohung für den Frieden in unserem Land ab, der wir entschlossen entgegentreten müssen, umso mehr als diese Bedrohung von außen und von innen kommt. Auch in Deutschland leben Menschen, die sich dem Konsens einer friedlichen, weltoffenen Gesellschaft verweigern und diese Offenheit sogar gezielt für ihre extremistischen Ziele missbrauchen. Wir sind schlecht vorbereitet auf die Bedrohung durch den Islamismus. Wir Deutschen, wir haben uns daran gewöhnt, unser Land als eine Insel der Friedfertigkeit zu betrachten, an der Kriege und Gewalt schon irgendwie vorbeiziehen werden, wenn wir selbst uns nur möglichst still verhalten. Das respektvolle Miteinander der Religionen in Deutschland und der unsere Gesellschaft bereichernde Beitrag von Millionen muslimischen Mitbürgern macht es umso schwerer, die akute Bedrohung für unsere eigene Sicherheit zu erfassen, die vom Islamismus ausgeht. Wir haben in Deutschland auch darauf verzichtet, eindeutige Regelungen für Zuwanderung und gesellschaftliche Integration zu formulieren. Die naive Vorstellung, dass alle Formen des Andersseins automatisch bereichernde Vielfalt bedeuten, wird von einer Realität eingeholt, in der Islamisten unsere pluralistische Vielfalt und Offenheit verächtlich mit Füßen treten. Die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes, die wollten die Bundesrepublik Deutschland zu einer wehrhaften Demokratie ausgestalten, und es wird Zeit, sich dessen zu erinnern. Zugleich müssen wir verhindern, dass Rechtsradikale und ihre Schlägerbanden die Bedrohung durch den Islamismus für ihre ausländerfeindlichen, undemokratischen Ziele missbrauchen. Der wehrhafte Rechtsstaat, er hat die Verpflichtung, dem ebenfalls mit aller Konsequenz entgegenzutreten. Die Auseinandersetzung mit der islamistischen Herausforderung, mit Hasspredigern und Gewalttätern, die ist nicht nur eine Frage von gesetzgeberischen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. Es geht auch um einen Bewusstseinswandel, dass der Wertekanon unserer freiheitlichen Demokratie wieder viel offensiver vermittelt und verteidigt werden muss. Wir müssen eine kluge, abwägende Debatte darüber führen, welche Maßnahmen da sinnvoll sind. Deutschland ist ein tolerantes, ein weltoffenes Land, aber es wird bedroht durch Islamismus, der weder Toleranz noch Menschlichkeit kennt. Und deshalb ist nicht Ruhe erste Bürgerpflicht, auch wenn wir uns nicht von Terroristen die Agenda bestimmen lassen wollen. Aber die Freiheit ist bedroht, wie seit langem nicht mehr, und darüber müssen wir sprechen. Deutschland darf die Wahrung seiner äußeren Sicherheit nicht länger anderen, insbesondere den USA, überlassen. Es muss auch selbst mehr Verantwortung übernehmen in den Bündnissen, in denen wir Mitglied sind. Dafür braucht die Bundeswehr die nötige Vorbereitung und Ausstattung. Wir brauchen klare Anforderungen an die Akzeptanz und Einhaltung unserer Werte, sowohl beim Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit als auch die Anforderung, die deutsche Sprache zu lernen. Nur so können wir die Bildung von Parallelgesellschaften verhindern. Wir müssen dafür sorgen, dass wir wissen, wer in unser Land kommt und dass unser Asylrecht als Lehrer aus unserer Geschichte denen zugutekommt, die unseres Schutzes bedürfen, aber nicht zum unkontrollierten Zugang wird für diejenigen, die unsere Werte mit Füßen treten. Wir dürfen massive Integrationsprobleme nicht verschweigen, sondern müssen sie angehen. Und wir müssen auch die Gefahr durch den legalistischen Islam ernst nehmen. Und Organisationen, die diesen vertreten, können keine Verbündeten und Partner sein für die Integration in unserem Land. Lassen Sie uns die Werte der europäischen Aufklärung dabei konsequent gegenüber jedermann vertreten. Religionen sind zu achten, aber sie dürfen auch kritisiert werden. Und nicht jede Kritik an islamischem Fundamentalismus ist als islamophob. Im Gegenteil, der Begriff ist schon der Versuch politischen Framings, jegliche Kritik an Fundamentalismus abzuwehren und einen Fundamentalismus dagegen zu immunisieren. Kommen Sie zum Schluss. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen Prävention. Wir müssen aber auch in Frage stellen, wie sie wirkt. Denn viele Bundesprogramme haben nicht verhindert, dass der Verfassungsschutz inzwischen rund 12.000 Salafisten in unserem Land zählt. Die offene Gesellschaft und der freiheitliche Verfassungsstaat, sie haben Feinde. Und sie wirksam zu verteidigen, erfordert, ihre Feinde als solche zu erkennen und zu benennen. Als echte Freunde der offenen Gesellschaft und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung müssen wir klar machen, wir sind liberal, nicht beliebig und nicht naiv. Vielen Dank. Ja, war wieder, na gut, ich meine, wir nächstes Jahr haben wir 20 Jahre nach 9/11. Ja, dass es radikale Muslime gibt, die eine Bedrohung darstellen, ist ja an sich nichts Neues. Das Einzige, normalerweise was, nicht, ja, was aber ich meine, Reuterberg gesagt hat, ist, dass halt dieser Vorwurf der Islamophobie jetzt halt schon fast dominanter ist in den Medien, als halt, wenn mal wieder ein Anschlag passiert ist, die Trauerbekundung. Und ja, und ich glaube, wir müssen jetzt doch leider den Helge gucken, weil wir haben jetzt zwei FDP unkommentiert geguckt. Meinst du, ja? Zwei FDP bedeutet ein Helge, ja? Scheiße, ja, der guckt schon so und sagt hier, klickt mich. Ich habe Angst vor dem Helge. Warum denn? Irgendwem, wo wir uns auch mal ein bisschen aufregen, was dazu sagen. Aber wie schlimm kann das denn sein? Okay, ich wollte gerade zu dem, was Frau Teuteberg noch gesagt hat, auch noch ein paar Sachen sagen. Und zwar, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist das Ding mit den Bündnissen und der Engagierung in den Bündnissen von der Bundeswehr. Das hat ja jetzt eigentlich so mit der Terrorbekämpfung jetzt in Deutschland selber, glaube ich, erstmal nicht so viel zu tun, oder sehe ich das falsch? Nein, also du hast ja das, was wir in den Auslandseinsätzen, Friedenseinsätzen haben, die haben ja auch immer wieder Rückwirkungen auf das, was im Land passiert, also pro und contra. Also ich sehe da schon einen Grund, dass das verworren ist miteinander. Okay. Also. Ja gut, und was ich auch noch fand zu dem, was ich gerade, bevor wir uns das anguckt hatten, gesagt haben, also die Frau Teuteberg hatte ich ja schon mehrfach gesagt, aber jetzt auch noch mal zur Einordnung, die Frau Teuteberg ist eine ziemlich gläubige Person und halt aus dem Osten und da auch schon häufiger halt eben erzählt von ihren Eltern, wie die da damals ein bisschen getriezt worden sind, Christen halt, DDR und so. Und ich finde es durchaus positiv, dass da auch diesen Leuten das mittlerweile schon aufgefallen ist. Also wenn ich von solchen Leuten schon so Sachen höre wie Aufklärung in Europa und unsere Werte und so, freut mich das schon. Also finde ich gut, dass das schon so präsent ist bei den Leuten, dass das wichtig ist, weil so richtig selbstverständlich ist es meines Erachtens noch nicht, wenn man jetzt irgendwie Religion so wichtig findet, sich dann auf Aufklärung und dass man das auch kritisieren darf und so beruft. Also heutzutage ist das sicherlich bei vielen Leuten so, wie die Frau Teuteberg das ja auch sieht, aber ich finde es nicht wirklich selbstverständlich. Also insofern finde ich das schon ganz gut, dass das die Reaktion ist, weil es kann halt auch genauso gut anders sein. Ne? Kann halt auch sein, dass man wieder sich so sagt, so ja, aber es ist doch alles nur nett sein und empathisch sein und so, was ja von der linken Seite auch häufig kommt, wo sie sich dann aber drüber aufregen, dass man ihnen unterstellt, sie würden diesen Ideologien Vorschub leisten und das ist dann vielleicht auch eine gute Weiterleitung, jetzt Überleitung zum Helge. Was ich jetzt zu Teuteberg sagen möchte, ist so, das mit der Religion, das wusste ich bei der nicht, aber die kann mich in Heidelberg gerne besuchen kommen, dann wird das schon geregelt, ist schon kein Ding. Die kennt bestimmt meine Seite noch nicht, ich bin der nicht übel, ich nehme es der nicht übel. Oh, Felix, die Dame ist verheiratet. Ja, ich weiß ja, aber auch das lässt sich klären, ist auch okay. Okay, aber wie schlimm ist jetzt Helge? Ich wette, der ist nicht so schlimm, wie ihr denkt. Der ist nicht schlimm. Der Helge. Der will nur spielen. Der ist nicht schlimm. Nächster Redner für. Also ich muss sagen, bis jetzt hat er noch nichts Dummes gesagt. Ja, aber weißt du, er, ich... Absolut recht, ja. Das ist so, you cringe, you die, weißt du, so. Ich bin garantiert sicher, dass ich nicht einen Schreianfall bekomme wegen Helge, okay? So, jetzt. Oh, für die SPD-Fraktion Helge Lind. Also bis jetzt geht's mir gut. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen reden und wir können nicht schweigen. Schweigen ist keine Option. Wir müssen reden über diesen unglaublichen barbarischen Zivilisationsbruch und was das mit uns allen macht, in Frankreich, aber auch hier. Wir müssen auch reden, und das werde ich auch, über den nichtsdestotrotz zutiefst unanständigen und widerwärtigen Versuch, das für eigene Zwecke zu instrumentalisieren. Und nichts anderes ist die Ansetzung der heutigen Aktuellen Stunde. Wir müssen dann aber auch reden über die Fähigkeit oder auch die Unfähigkeit zu trauern und auch über aktuelle Debatten, die wir gerade dieser Tage im Mitte-Links-Bereich führen, in den Feuilletons, in den Zeitungen, in den Magazinen. Und wir müssen reden über die Maßnahmen und über unseren Umgang als Gesellschaft mit diesen Terrortaten. All das müssen wir. Wir können nicht schweigen darüber, was in Nizza passiert ist, was in Dresden geschehen ist und was in einem Vorort von Paris geschehen ist. Und es ist überhaupt keine Option, in irgendeiner Weise zu relativieren, sondern unverbrüchlich müssen wir in diesem Moment an der Seite Frankreichs, der Menschen, der Angehörigen und der Opfer stehen. In keiner Weise graduieren, mutmaßen, warum wer berechtigt sein könnte, sondern Solidarität heißt da, uneingeschränkte, eindeutige, unbedingte Solidarität zu üben und auch deutlich zu machen, dass wir mit unseren Ritualen des Trauerns letztlich nicht wirklich ausdrücken können, was das bedeutet und was das für dieses zerrissene und leidende Land Frankreich bedeutet. Wir müssen aber auch reden über das, was Sie, Herr Dr. Curio, gerade versucht haben und was diese Aktuelle Stunde bedeutet. Denn es ist nichts anderes als eine erneute Verhöhnung der Opfer. Und damit machen Sie sich zum Komplizen der Täter und Sie machen sich zum Komplizen der Salafisten, die diese Taten feiern, die Hassprediger im Deutschen Bundestag sind, auch wenn Sie das nicht hören wollen, sind die besten Komplizen der Hassprediger, die solche Taten ermöglichen und unterstützen. Und es ist nicht nur das. Sie sprechen doch ernsthaft im Titel der Aktuellen Stunde von der Einschränkung von Parallelgesellschaften. Wie passt das damit zusammen, dass Sie noch vor wenigen Wochen einen Antrag gestellt haben zu Migrationskosten, dass Sie keine Integrationskurse wollen, dass Sie keine Integrationspolitik wollen, dass Sie möglichst keinen Cent ausgeben wollen für Geflüchtete? Was Sie als politisches Programm, wenn Sie es ernst meinen wollen, ist die Erzeugung von Parallelgesellschaften, nicht die Bekämpfung von Parallelgesellschaften. Und das nenne ich nichts anderes als scheinheilig und heuchlerisch. Also reden wir immer noch über das, aber auch was reden. Also der redet immer noch über das, was in Frankreich passiert ist. Nee. Er macht das, was er am Anfang halt gesagt hat. Ne? Das Thema wird politisch ausgeschlachtet. Ja, ja, genau, das ist das Problem. So gut, wir haben jetzt natürlich nicht gehört, was Herr Curio gesagt hat. Gehen wir einfach mal davon aus, der hat gesagt, die Opfer waren selbst schuld oder so, weil anders kann ich die Worte von ihm nicht interpretieren. Ja, oder sowas wie, da sieht man, dass von sowas kommt, weißt du so, ja. Also, keine Ahnung. Ja. Aber den möchte ich mir jetzt wirklich nicht geben, wegen Curio. Aber bis jetzt ist der Helge eigentlich nicht so schlimm, bis auf dieses Ding mit hier Hassprediger und hahaha. So, das ist dumm gewesen von ihm zu sagen. Ja, aber dass er sagt, ja, hier der die. Kommt jetzt langsam in Fahrt. Ach so, okay, okay. Über die Fähigkeit oder Unfähigkeit zu trauern. Kevin Kühnert hat vor kurzem im Spiegel diese Debatte eröffnet und ich glaube, man muss ernst auch dieses ansprechen. Ist es so, dass wir, und ich denke, im Teilen trifft das zu, schweigend oder nicht so laut sind, wenn es um islamistische Taten geht? Und ich denke, das ist der Fall. Und es hat sicher damit zu tun, dass wir eben nicht Wasser auf die Mühlen der AfD und anderer geben sollen. Gleichwohl ist das keine Rechtfertigung, leiser zu sein und zu schweigen. Hört, hört. Ja, du, ich bin ja auch überrascht. Da hat er aber Alter Schwede, ey, ich muss mal kurz hier mein Kinn vom Boden wieder aufsammeln. Wie gesagt, ich habe gesagt, dass er nicht schlecht ist, okay? Ich hatte recht. Ja, aber er hat mehr oder weniger schon das Gegenteil schon mal gesagt hier in einem, so, den wir auch hatten. Also, ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, was bei ihm gerade abgeht, aber das, was er sagt, ist bis jetzt nicht schlecht. Vielleicht versucht er einfach so ein bisschen die Kontenance zu wahren, weil das Thema halt so mies ist, aber okay. Hat sich jetzt schon gelohnt, das anzugucken. Ich bin überrascht. Wir müssen aber auch, und das werden Sie nicht so gern hören, über die Unfähigkeit zu trauern sprechen in Bezug auf Hanau. Und auf das, was viele Menschen mit Migrationshintergrund oder die als muslimisch identifiziert werden oder sich empfinden, damals gefühlt haben. Denn dass dieses Land auch da nicht wirklich in der Lage war, anders als Neuseeland, zu trauern und zu fühlen mit den Opfern. Und das ist, glaube ich, das, was auch zu kritisieren ist, etwa an den Einwürfen von Sascha Lobo und anderen. Es ist nicht die Aufgabe, und das müssen wir begreifen, wenn wir als Land diese Herausforderung bestehen wollen, dass sich Menschen muslimischen Glaubens rechtfertigen müssen für das, was diese Täter getan haben. Es geschah nicht in ihrem Namen. Sie waren nicht diejenigen, die Waffen geführt haben. Nein, sie sehen sich in diesem Moment der Situation ausgesetzt. Und ich habe mit vielen gesprochen, dass sie selber zutiefst Schmerz empfinden und das verurteilen, was passiert ist, dass sie andererseits Bedrohung erfahren, angegriffen werden und dass sie permanent der Situation ausgesetzt sind, sich zu erklären und sich zu rechtfertigen. So, und da komme ich zu den Maßnahmen, werden wir das nicht überstehen und schaffen. Es ist eine sicherheitspolitische Frage. Es ist sicher auch eine Frage von Asylpolitik und von Aufarbeitung der Fälle und genauer Rekonstruktion dessen, was in Nizza passiert ist. Aber am Ende ist die Frage der Prävention eine wesentliche. Und wir werden sie nur dann erfolgreich beantworten, wenn wir Antworten auf diese Tat nicht mit weniger Freiheit, sondern mit mehr Freiheit, nicht mit weniger Solidarität, sondern mit mehr Solidarität, Herr Kollege. Indem wir nicht die Musliminnen und Muslime in diesem Land unter Generalverdacht stellen, sondern indem wir ihnen Gleichheit ermöglichen und gemeinsam trauern, ob der Taten von Dresden, Nizza und Paris. Vielen Dank, Helge Lind. Ja, also der Appell ist ja gut. Also das Hanau, nachdem es passiert ist, in einem schwarzen Loch verschwunden ist und keiner mehr drüber geredet hat, da kann ich mich so nicht dran erinnern. Ich mich auch nicht. Ich meine, es wird ja jetzt immer noch in jedem zweiten Vortrag, wo es um strukturellen Rassismus, Alltagsrassismus oder sonst was geht, gibt es ja ziemlich viele, wird das ja immer auch als prominentes Beispiel hervorgezogen. Und das mit der Solidarität, ich meine, das ist natürlich schlimm, wenn jetzt Leute gegen Muslime vorgehen, nur weil da halt was passiert ist, dass da alle in einen Topf geworfen werden. Klar, ist ja an sich selbstverständlich, aber dass es da halt eine gewisse Grundskepsis gibt, weil eben diese Solidarität mit den Anschlagsopfern halt in der Vergangenheit manchmal hat auf sich warten lassen. So, ist irgendwie... Ja, nicht nur in der Vergangenheit, ne? Also zusätzlich zu dem positiven Beispiel von der Frau, Frau Cedli, was wir uns vorhin angeschaut hatten, gab es natürlich bei Social Media auch diverse jetzt normale Menschen, in Anführungsstrichen, also jetzt keine Politiker oder irgendwelche Personen des öffentlichen Lebens, die sich da ja auch gefreut haben über die Sachen, die da passiert sind. Ne? So nach dem Motto, das trifft schon die Richtigen und so weiter und so fort. Also das ist natürlich auch wieder, und das ist ja auch nach allen von diesen Taten irgendwie so. Und da hört man halt auch nicht so viel jetzt von, außer von den normalen Kanälen halt, ne, wo auf solche Sachen halt geachtet wird. Ist jetzt auch nicht so, dass da dann jetzt irgendwie wieder eine Debatte aufkommt über Social Media und die schlimmen Dinge, die da passieren, so wie das ja bei den anderen Sachen dann irgendwie immer der Fall ist. Ne? Von wegen, also das haben wir ja ständig, dass es nach sämtlichen Dingen jetzt im rechten Spektrum irgendwie passieren, auch immer jetzt diese Social-Media-Debatte direkt mitgibt, wo dann auch gesagt wird, dass irgendwo irgendwelche Leute irgendwas verharmlosen würden und dann irgendwie gesagt wird, dass man da quasi jetzt irgendwas tun müsse. Und das ist in diesem Fall jetzt, zumindest was das Verharmlosen angeht, sicherlich auch gegeben. Aber die Debatte bleibt halt aus. Meistens nach brauchen wir die auch nicht, ist ja auch eher schädlich. Dieses Gerede davon, dass man da jetzt irgendwie was tun müsste, weil irgendwelche Leute das verharmlosen, aber einfach nur das Wissen darum, dass es diese Leute halt gibt und dass es ja jetzt leider nicht so ist, dass wir jetzt irgendwie große Bekundungen jetzt hätten von Trauer jetzt von Seiten der Mehrheit der Muslime, obwohl das ja immer beschworen wird, dass die angeblich alle auf unserer Seite stehen, also jetzt auf der Seite von Recht und Ordnung und Freiheit. Und bleibt halt so ein bisschen aus. Auf der anderen Seite kann ich auch das verstehen, dass die Leute sagen so, ja, ich will nicht wegen jedem Kram irgendwie auf die Straße rennen, nur weil irgendwelche Leute, die zufällig den gleichen Glauben haben wie ich, irgendwelchen Bullshit anstellen. Also da bin ich auch nicht ganz abgeneigt, weil, aber dann auch wieder sehe ich das nicht ein, warum man über irgendwelche rechten Sachen dann da so tun muss, als wäre man da jetzt irgendwie mit dran schuld oder so, weil man ja auch in diesem Land lebt oder so. Naja. Also wenn, dann nur ein Maßstab, bitte. Ja, genau, der Punkt, es ist schon nicht, also eine Entschuldigung einzufordern oder eine Trauerbekundung einzufordern, ist, finde ich, nie gut. Halte ich auch für falsch, aber ich finde schon, dass irgendwelche politischen Verbände oder Kirchenverbände da halt schon in einer gewissen Pflicht sind, sich zu äußern, weil sie es ja auch zu anderen Sachen tun. Und ich würde da ganz gerne noch die internationale politische Dimension reinbringen. Und wir, ich weiß ja nicht, ob alle das mitbekommen haben, dass die Regierung Macron in Frankreich jetzt ja ein bisschen härter gegen Islamisten vorgehen will und auch prompt dafür kritisiert wurde von der Türkei mit einem, in Anführungszeichen, Boykott von französischen Waren und solchen Sachen. Ja, und so eine Reaktion auf so etwas ist total daneben. Ja, und das ist ja leider das, was wir sehen. Aber es gab beispielsweise, was ich persönlich sehr faszinierend fand, vom pakistanischen Regierungschef, gab es eine persönliche Trauerurkundung und die haben sich normalerweise immer zurückgehalten und Pakistan ist ja an sich ein ziemlich islamistisches Land. Ja, ich wollte gerade sagen, Pakistan ist das Land, wo auf Blasphemie Todesstrafe steht. Also eins von denen. Also überrascht mich auch. Vielleicht wollen die sich ja gerade mal ein bisschen öffnen oder so. Ja, ja, halt nur als Kontrast zu dem, was die Türkei gemacht hat. Ja. Weil die Türkei gilt ja, würde ich jetzt mal sagen, verglichen mit Pakistan als gemäßigter. Ja, absolut. Ich meine, die Türkei war ja vor Erdogan das laizistische Land in der von den muslimisch dominierten Gesellschaften. Und also ein ziemlicher Kontrast eigentlich. Also eigentlich müsste man es eher umgekehrt erwarten. Aber ja, Erdogan halt. Dieses hier ist einfach nur ein Hinweis. Das interessiert mich auf jeden Fall. Finde ich sehr schön, dass das jetzt nochmal wieder auf die Agenda kommt. Wir haben nämlich dieses ewige Thema schon seit über 100 Jahren mit den Staatsleistungen an die Kirchen, wo wir einen Verfassungsauftrag haben, dass diese, wie es da heißt, abzulösen sind. Zu diesem Wort ablösen habe ich schon alle möglichen Definitionen und was das jetzt genau bedeuten sollte, gehört. Ich bin mal gespannt, was aus der Debatte herauskommt, weil wie man hier lesen kann, gibt es jetzt wohl da Anträge von FDP, Linken und Grünen dazu, diesen Verfassungsauftrag jetzt mal zu erfüllen, wie auch immer sich das dann gestaltet. Und das werde ich mir auf jeden Fall anschauen am Donnerstag, jetzt kommende Woche, wenn das da behandelt wird im Bundestag. Und dann mal gucken, ob in diese Nummer, die wir halt seit der Weimarer Reichsverfassung in unserer Verfassung stehen haben, jetzt endlich mal ein bisschen Bewegung reinkommt. Ja. encouraging individuals to individuals to attribute political ideology to biology leads to decreased political prejudice, decreased political intolerance and the perception of less political polarization. Und dazu gibt's auch ein interessantes Buch, das heißt Our Political Nature von Avi Tuschmann, der halt auf sozusagen biologische Grundlagen innerhalb der Politik eingehen, dass sozusagen manche Einstellungen oder manche Arten auf die Welt zu schauen, sich bestimmte Policies rauszusuchen, dass die halt auch ein Stück weit genetisch sind. Und ich finde es halt interessant, dass man hier halt eine Studie hat, wo man halt sagen kann, hey, der ist zwar komplett anders gespult, aber das ist nicht nur freie Entscheidung oder selber recherchieren, sondern er ist halt so, dass es sozusagen zu weniger Streit im Raum führt. Fand ich total faszinierend. Also, ja. Ja, weil es von den Leuten weniger als eigene Wahl angesehen wird als inhärente Sache. Also, genau, genau. Das kann ich nachvollziehen. Allerdings ist das ja auch ein bisschen gruselig. Ne? Da kannst du ja theoretisch einen Gentest machen, statt so weit zu gehen. Ja, ja, aber, ja. Also kannst du auch. Das ist richtig heftig. Also. Aber Leute, ihr sagt das auch nur, weil das eure Genetik so ist. Ach komm. Rekursives Argument. Also früher war meine Genetik anders. Da habe ich das nur anders gesehen. Die Genetik des Menschen ist auch ständig im Wandel und genauso auch mein politischer Kompass. Now you can't even mail people on a private mailing list unless the email company approves of your opinions. Mailchimp hat ja auch schon einige aus dem konservativen Lager rausgeschmissen, die sie nicht mochten, die ein bisschen zu edgy sind. Und was ich jetzt interessant fand, dass die sozusagen ein Stück weiter rudern und jetzt ankündigen sozusagen, also dass sie dich flanken für inappropriate content, also in deiner privaten E-Mail-Liste, wo ich mir denke, Leute, ein E-Mail-Skript aufsetzen auf eurem eigenen Webspace ist nicht so kompliziert. Weiß ich nicht, ist vielleicht doch besser. Und das mit dem Big Tech und Easy Solutions von großen Firmen ist auch immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also auf jeden Fall ein weiterer dystopischer Schritt in Sachen moderiertes Internet, dass das Internet genauso wird wie das Fernsehen. Also, ja. Vor allem misleading. Kriege ich dann nichts mehr von dem. Also ich meine, die E-Mail ist ja eigentlich berüchtigt dafür, misleading zu sein. Das war ja so das erste Ding mit dem nigerianischen Prinzen, der dir unbedingt ein bisschen Geld überweisen muss. Ja. Oder so. Habt ihr die E-Mail auch bekommen? Ja, OPEX. Ich habe mein Geld schon, ich bin schon Millionär. Kann's nicht mehr, tut mir leid. Sehr gut, sehr gut. 50 former intelligence officials warn New York Post story sounds like Russian disinformation. Und ich muss da leider mit einhaken und sagen, ich habe mich zwar auch über die beiden Sun-Leaks gefreut, so ein Stück weit, weil Leaks sind immer delikant. Auf der anderen Seite ist es halt schon auch genau so, wie sie aufgetaucht sind, halt wirklich ein Playbook aus der Desinformationsstrategie von Geheimdiensten. Also, dass die Amis da so das erstmal gesprottelt haben und versucht haben, sich zurückzuhalten. Das wäre schön, wenn sie das dann bei solchen Sachen wie bei Pissgate zu Trump, wenn sie das da auch hinbekommen würden, dann würde ich weniger rummeckern. Also wenn sozusagen dubiose Ursprung oder merkwürdiger Ursprung bei Informationen, dass wenn man da ein bisschen mehr aufpassen würde und das nicht ein Bias hätte, der einfach nur gegen Konservative geht, das wäre cool, aber ja, das sehe ich halt aktuell einfach nicht. Ja. Oder auch genauso wie diese Verschwörungstheorie, dass Epstein sich umgebracht hätte, ne? Ich meine, also vielleicht solltest du dann nochmal aufdröseln, was du da meinst mit den Geheimdienstmethoden. Einfach die Geschichte, wie der Laptop, wie die Informationen geliefert worden über den Laptop, dass das einfach ein Hallmark von einer Desinformationskampagne ist, also so wie es dargestellt wird. Der Thomas Reed, der hat... Ich muss mir nochmal genau sagen, welcher Punkt denn ganz genau? Ja, du hackst aber nah. Oh. Nein, einfach die Geschichte, dass das so lange rumlag und dass da quasi repariert oder die zwei oder drei waren es, wurden repariert, wurden nicht bezahlt, nicht abgeholt, sind ins Eigentum übergegangen. Der hat sich eine Kopie der Daten gemacht, hat die Sachen ans FBI gegeben, im November letzten Jahres schon. Und ja, die ganze Sache wurde vom FBI nicht behandelt und er hat die Sachen dann halt, ja, einem politischen Akteur weitergegeben, dem Rudy Giuliani. Ich meine, der Bannon, der steckt da auch noch mit drin, der war bei der Verbreitung da auch noch dran beteiligt. Da könnte ich dir vielleicht so ein bisschen zustimmen, aber da müsste man jetzt noch sagen, wo genau ist da, siehst du die Geheimdienststrategie oder wo sehen die hier die Geheimdienst? Also ich kann da vielleicht auch mal einhaken, weil ich habe das Buch ja auch gelesen, worauf der Ewe sich bezieht, was ich ja auch jedem nur empfehlen kann. Hier das, wie hieß es, Active Measures, ne, von dem Thomas Reed. Und ja, da sind auf jeden Fall mehrere Geschichten da drin, die wirklich so ein bisschen so ähnlich klingen. Also ich kann das jetzt auch nicht genau auf einen Punkt sagen, aber dieses Ding von wegen, dass man sich irgendwas sucht, also da war zum Beispiel so eine Sache, wo sie mit so einer Druckerei irgendwie so Sachen gemacht haben, wo sie dann irgendwie einer hingegangen ist und irgendwas hat drucken lassen, was dann irgendwie aussehen sollte wie irgendwelche Dinge, die diese Zaren Leute da irgendwie, die mit denen noch sympathisiert haben, nach der Revolution da in Russland irgendwie beauftragt hätten und so ein Zeug und dann probiert man da halt irgendwie halt so einen Punkt irgendwie dazwischen zu kriegen halt und dieses Ding mit dem mit dieser Reparaturstation klingt halt auch so ein bisschen so. Also das ist natürlich alles keine Tatsache und so, aber ich kann, nachdem ich das Buch gelesen habe, ich habe das jetzt schon dreimal durchgelesen, weil es echt ein gutes Buch ist, also kann ich nur empfehlen. Active Measures, the Secret History of Disinformation and Political Warfare. Oh, und Miete pro Kopf. Aber, ja, aber mir fehlt halt immer noch der Aufhänger. Also wenn kann diese ich, ja, wie gesagt, ich kann das halt, ich kann das halt platziert wurde, um das zu machen, dann ja, aber ich kann das halt verstehen, dass dem das ich kann es halt verstehen, dass dem Eber das auffällt. Bei mir, für mich klingt es auch so, ja. Vor allem, weil der Ben ja damit was zu tun hat. Ja? Also, Junge, wenn wir jetzt schon alle hier dran rumhaken, okay, will ich auch noch mal einhaken. Abel, was ist Pissgate? Bei mir ist Pissgate war im Endeffekt, dass ein ehemaliger britischer Spion ein Dossier zusammengestellt hat und in dem solche Sachen verarbeitet wurden, dass der Trump beispielsweise in einem Hotelzimmer Prostituierte dafür bezahlt hat, auf ein Bett zu pissen, wo der Obama vorher drin geschlafen hat. Ich glaube, so war es. Ja, genau. Und woher weiß Abel das? Hä? Ja, die rausgestellt haben und der Christopher Steele hieß er, der ehemalige MI6-Agent, weiß ich nicht. Der ist halt dadurch halt auch komplett desavouiert worden, zumindest innerhalb der Szene, weil jeder weiß, dass es Blödsinn war. Aber es wurde halt als politisches Tool benutzt, ne? Und daraus es war halt Teil von dieser ganzen Russiagate-Angelegenheit. Ja, also das war Pissgate. Sehr gut, ja. Und das war, aber wie gesagt, ich sehe da ja auch was und deswegen habe ich gefragt, was siehst du konkret? Weil ich würde, das war jetzt weniger als Kritik gemeint, sondern mehr als ja, gib mir die Information. Tja, aber wo wir schon bei Geheimnissen waren, sind wir jetzt direkt beim Glenn Greenwald. Gibt es natürlich überhaupt gar keinen Zusammenhang. Und ja, der amerikanische Wahlkampf allgemein geht ja jetzt in die letzte Phase. Ne? Übermorgen wird gewählt und dann bricht das große Chaos aus. Und entweder gibt es dann am Abend schon eine Klarheit, die irgendwie durchgeht, oder wir werden die nächsten zwei Wochen ziemliches politisches Chaos in Amerika haben, weil es ja sehr viele Staaten gibt, die beispielsweise sagen, okay, Briefwahlunterlagen können noch bis zum 12. oder sowas berücksichtigt werden, wenn die noch eingehen, wenn sie rechtzeitig abgeschickt wurden, Punkt. Naja, aber generell passiert da so viel, dass es auf einzelne Themen einzugehen jetzt wenig Sinn macht, bis die Wahl gelaufen ist. Allerdings, wo wir gerade halt noch bei dem Hunter Biden Laptop waren, der spielt hier in dieser Story auch eine Rolle. Und zwar geht es hier, das ist ein Artikel von Glenn Greenwald. Glenn Greenwald ist ja ein international angesehener Journalist, der halt auch öfters mal aus bestimmten Kreisen Informationen zugeschustert bekommen hat, teilweise auch politisch motiviert und da halt sehr gute journalistische Arbeit macht und halt auch ordentliche investigative journalistische Arbeit gemacht hat in der Vergangenheit. Er hat dann irgendwann den Intercept gegründet mit der Laura Poitras und noch einem anderen Journalisten aus diesem Umfeld zusammen, um eben eine Alternative zu den Mainstream-Medien zu bieten, weil er halt sich beispielsweise halt auch in seinen Vertrag reingeschrieben hat, dass er komplette redaktionelle Freiheit hat und so weiter und so fort. Heißt, was er schreibt, wird von diesem Outlet veröffentlicht Und das sollte theoretisch auch für andere Reporter gelten. Da hat es jetzt allerdings auch einen Kulturwandel gegeben in dem Unternehmen, was er mitgegründet hat. Und das ist halt so schlimm geworden, dass er im Endeffekt jetzt aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Und es gibt auch noch einen anderen Artikel, wo der das Ganze begründet. Um es kurz zu sagen, war es halt so, die haben sich nicht an mehrere vertragliche Klauseln gehalten. Und das Ganze hat auch was mit dem Wahlkampf zu tun. Und zwar der Artikel, der hier ist, da geht es um die politische Aufarbeitung des Skandals um den Laptop von Hunter Biden. So, und dass da halt alles schief läuft und das ist absolut ein Ausnahmezustand für die journalistische Tätigkeit ist, dass er selber das auf so einem Niveau noch nie erlebt hat. Und dröselt hier eben mal auf, wie der Kontakt gelaufen ist zwischen der Redaktion und ihm und der Kampagne von Joe Biden beispielsweise, einfach nur um Informationen zu bekommen, um die Story weiter einordnen zu können. Und das ist halt auch, ja, und der Knackpunkt war halt, dass die Redaktion vom Intercept gesagt hat, okay, wenn du aus dem Artikel alles rauslöscht, was Joe Biden in einem negativen Licht darstellt, darfst du ihn veröffentlichen. Ich paraphrasiere jetzt, aber der hat es halt so ausgedrückt. Und ja, das ist ein ziemlich starkes Stück. Und nochmal, er ist aus seinem eigenen Unternehmen deswegen ausgetreten. Und ja, also quasi das Gleiche, was er vor ein paar Jahren schon mal gemacht hat. Jetzt wird er wahrscheinlich bald nochmal ein neues Nachrichtenoutlet gründen vielleicht. Nochmal mit dem gleichen Anspruch. Ja, ob das was wird, weiß ich nicht. Und ja, das fand ich jetzt auf jeden Fall, trotz dem ganzen Chaos, was da gerade in Amerika passiert, die interessanteste Story an sich. Und kann ich auch nur jedem empfehlen, der sich mit diesem ganzen Hunter Biden und Joe Biden Skandal ein bisschen auseinandersetzen will, den Artikel nochmal zu lesen, weil es halt aus der Perspektive geschrieben ist, eines Journalisten, der versucht, Informationen von den Kampagnen zu bekommen. Ja. Und ja, Paukenschlag in der Journalistenlandschaft eigentlich, ne? Apropos Journalistenlandschaft. Die neuen deutschen MedienmacherInnen schreiben, nach 4 Jahren Trump sollten wir JournalistInnen es wirklich alle gelernt haben. Scheinbar nicht. Oh, ich bin bad. Nicht der Wahrheit entsprechende Zitate ohne Einordnung zu veröffentlichen, fördert Desinformation, den Glauben an Lügen, Falschinformationen und Verschwörungsideologien. Bitte, bitte aufhören. Und was war hier die verbreitete Verschwörungsideologie? Die war das Morgenmagazin von ARD, zitiert Herrn Friedrich Merz von der CDU und sagt, der da sagt, es gibt Teile des Partei-Establishments, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde. Und damit wird jetzt auch dieser Parteitag verbunden. Da geht es um die Verschiebung von dem CDU-Parteitag ins nächste Jahr. Und da steht ja dann auch die Entscheidung über den Parteivorsitz an, für den der Herr Merz ja kandidiert. Und ich habe dazu alle möglichen Takes gehört, für und wider diese Aussage. Aber ja, was sind das für Geräusche hier? Oh, nein, ich doch nicht. Ich habe keine Geräusche. Nein. Ja, auf jeden Fall. Ja, Halloween war gestern hier, keine Spukgeräusche hier. Das, ja, also, aber dann hier jetzt mit Desinformation zu kommen, glaubt man nur Falschinformationen, ja, also das ist auf jeden Fall heftig und wo wir gerade bei Geheimdienstoperationen waren und so. Also diese neuen deutschen Medienmacher, die stehen bei mir ganz weit oben im Ranking von Sachen, wo es mich überhaupt nicht wundern würde, wenn da mal rauskommt, dass da irgendein Auslandsgeheimdienst da denen was einflüstert, ja, oder so, ja, damit die hier in Deutschland irgendwie Zwietracht sehen oder ja, halt eben solche Desinformationskampagnen irgendwie fahren. Also ich sag nur, die eignen sich ja auch absolut für so eine Kampagne. Weil die haben durch ihren ideologischen Anlackierung, die sie haben, ihren Ansporn, den sie haben, mit dieser bestimmten einseitigen Linse auf die Welt zu gucken, sind sie absolut verwundbar für genau solche Kampagnen. Ja. Also, ja. Ja, und wir hatten ja auch in der Vergangenheit, die haben auf jeden Fall auch schon Dinge gemacht mit Al Jazeera, hier dem Presseding von Katar. Mit denen haben die auf jeden Fall schon, also da gab es mal dieses Turkophobie-Video, was wir uns vor ein paar Jahren angeguckt hatten, wo da die Chefin von neuen deutschen Medienmachern da den Leuten auf Englisch was erzählt hat, wie turkophob die Deutschen sind. Also irgendwie islamophob in Türkenform quasi. Ja, du sagst es. Und ja, und dann diese ganze Einwanderungsgesellschaft und dieses Wörterbuch, was sie da rausgeben, wo sie dann irgendwie den Journalisten sagen wollen, wie sie gefälligst zu berichten haben über irgendwelche Migrationsthemen. Und das sind wieder alles diese Sachen, was wir gestern halt auch schon hatten, wo ich dann halt wieder sage, so, wenn euer Journalismus daran besteht, den Leuten die richtigen Ideen in den Kopf zu packen, komme, was da wolle, dann ist das nämlich Desinformation. Dann ist das nämlich irgendwelchen Glauben schüren mit Falschinformationen und Verschwörungsideologien und so weiter und so fort. Bitte, bitte aufhören. Also vor allem, weißt du, ja, musst du einfach nur Merz ein bisschen länger zuhören und was er halt als Begründung gibt und als Argumente hat für seine Position. Nicht einfach nur was zitieren, was er gesagt hat. So, was ist das? Ja, so, und selbst wenn das jetzt meinetwegen ein bisschen Aluhutmäßig von ihm ist, ich kann es halt nicht sagen, ne? Also ob das wirklich so ist oder nicht so ist oder keine Ahnung. Aber das ist auch im Endeffekt vollkommen egal, weil dieses Ding hier, das ist auch nur ein Zitat von ihm halt. Da kann sich auch jetzt meinetwegen jeder dieses Zitat lesen und sich dann denken, ja, ob das wohl stimmt und gut ist, ne? Also, aber die drehen das hier so hin, ja, als dürfte man das nicht weiter verbreiten, weil das ja irgendwie, keine Ahnung, die Gesellschaft in Arsch macht oder so, was wir ja wegen Trump jetzt gelernt haben. Und die Trump-Beispiele haben wir ja gerade auch genannt, also vor allem nicht der Wahrheit entsprechende Zitate, ne? So, der hat das halt weiter ausgeführt. Der hat so Sachen gesagt wie halt, ja, das ist vollkommen normal, dass es im politischen Wahlkampf so ist. Man will ständig verhindern, dass irgendjemand nicht drankommt und irgendwie einen anderen Kandidaten eher bevorzugen. So, es macht jede Partei und nicht immer alles hinter geschlossenen Türen. So, das ist normaler Wahlkampf. So. Ja. Ist halt einfach, der will halt einfach, dass das regierungsfähig alles bleibt, weil es dann halt ja bürokratisch halt schwierigere Zeiten halt dann gibt so. Aber ja. Hier haben wir The New Discourse, immer mal wieder tun wir hier einen Artikel einreichen. Also da ist eigentlich, also der Artikel hat mir besonders gefallen, der ist von von New Discourse. Und an sich ist es aber so, dass eigentlich alles, was da veröffentlicht wird, es wert ist, ein bisschen durchgelesen zu werden. Also der Artikel hier auch, aber bitte generell schaut euch die Seite New Discourse an. Wenn ihr des Englischen mächtig seid, ist es eine sehr gute Quelle, um euch zu informieren. Also, ja, also. Cynical Series, how activist scholarship made everything about race, gender and identity and why this harms everybody. Ich habe in diesem Bereich schon Dutzende Bücher gelesen. Also pro, contra, gegen, für, neutral, woke stuff, also dem Race, Gender, Identity Kram. Und ich muss sagen, das hier hat mich echt positiv überrascht, weil es wirklich sehr tief in die Theorie eingestiegen ist. Zum Teil, glaube ich, für viele Leute auch zu trocken. Aber es ist genau das, was eigentlich am Markt gefehlt hat. Ein Buch, was sauber geschrieben ist, in meinen Augen auch nicht aus einem konservativen Bias heraus, sondern auch wirklich die verschiedenen Felder ernst nimmt, in die sich die Grievance Studies halt positionieren und das halt richtig gut ausgearbeitet haben, wo halt sozusagen diese Leute falsch abgebogen sind geistig. Und also das Buch ist echt top. Also das hat mich echt gefreut, dass sie so einen Scoop gelandet haben mit dem Buch. Also nicht schlecht. Also ja. Genau, das war ja auch das Buch, was der Trump wohl irgendwie, wo ihm jemand auf jeden Fall was zugesagt hat und woraufhin er dann die die kritischen Rassentheorie-Trainings da von der Bundesregierung dann eingestellt hat. Also das war ja nachdem dieses Buch rauskam. Der hat, glaube ich, sogar vor dem Kongress in der Anhörung einen Vortrag gehalten dazu. Das wäre mir jetzt neu, aber wäre schön, ja. Ich meine mich erinnert zu haben. Aber vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Ich habe ja vorhin schon Antigen und Antikörper verwechselt. Die infantile Gesellschaft, Wege aus der selbstverschuldeten Unreife von Alexander Kiesler, dessen Twitter-Grind ich sehr schätze und nicht missen wollen würde. Allerdings war das Buch für mich irgendwie voll der Schlag vor den Kopf. Er hat irgendwie Rousseau positiv zitiert und halt auch länger zitiert, also nicht nur an einer Stelle, sondern das sozusagen zu einem Thema oder Narrativ, einen roten Faden im Buch gemacht. Sozusagen die woken SJW und Klimahysterie-Leute mit Rousseau zu kritisieren, dafür bin ich einfach nicht gemacht. Ich habe zu viele Vorurteile gegenüber Rousseau. Ich verstehe es nicht. Also ich keine Ahnung. Das Buch war schön, was gegen Progressive geht, das freut mich immer, aber aufgrund von Rousseau, ich vielleicht habe ich Rousseau auch nicht verstanden, aber ich, keine Ahnung, ich war nach dem Buch verwirrt. Also, Rousseau ist das. Ja, genau. Das ist aber ziemlich russophob von dir. Hier, from consensus to conflict, understanding foreign measures targeting US-elections, weil das nächste Woche wieder aktuell werden wird, egal wer gewinnt oder verliert, Trump wird eh gewinnen, aber trotzdem, egal was passiert, wird wieder ausländische Beeinflussung in Medien wieder vorhanden sein, weil einfach eine Demokratie, die Schwächen hat, ganz gern außerhalb nach einem Schuldigen sucht, anstatt innerhalb nach einem Schuldigen zu suchen. Halt, das waren die Russen oder das waren die Chinesen oder das war wer auch immer. Hauptsache, man kann irgendjemand anders die Schuld in die Schuhe schieben. Und da dachte ich mir, tue ich doch von der RAND Corporation, sehr prestige Publikation, euch ein PDF mitbringen, wo man sozusagen nachvollziehen kann, wie das mit den US-Wahlen ist. Also da habt ihr es. Und du hast gesagt, Trump wird gewinnen. Ich wette, Clinton wird gewinnen. Ah, ja, sehr gut. Tja, wenn Clinton nicht gewinnt, dann muss ich eine Kiste Bier im Kollegen haben in der Wette laufen. Das ist sehr gut. The alt-right is using leaked NATO psychological warfare tactics to spread white supremacism globally. Generell ist der Artikel auch schon ein bisschen älter und auch nur ein Platzhalter, worauf ich drauf anspielen will. Diese kleinen Büchleins, die es da gibt, wie sozusagen psychologische Kriegsführung funktionieren, die werden mehr und mehr von verschiedenen Aktivistengruppen, die immer mehr online stattfinden, mit eingebunden werden. Und es wird in 10, 20 Jahren so richtiges Narrative Warfare geben im Internet, weil das einfach der Trend ist, wo es sich hin entwickelt, weil halt diese Taktiken halt auch klug sind und halt auch zum Teil ganz gut funktionieren. Zwar nicht unendlich gut funktionieren, aber relativ gut. Und ich will halt nur darauf hinweisen, dass es halt genauso wie in der Werbung immer perfider wird, wie verschiedene Ideologien versuchen werden, dich zu beeinflussen oder auf ihre Seite zu ziehen. Also, da habt ihr es. Also, ich finde es viel interessanter, dass Zac Efron kulturell an Aneignung bezichtigt wird. Deswegen, da habe ich nur drauf geschaut. Ja. Boah, was ist das? 1-0-1-0-1-1-0 Krieg. Toward an Information Warfare Theory of Victory. The defining feature of information warfare is that messages are the ammunition. Opponents in an information war usually have rival visions, as the United States and the Soviet Union did during the Cold War. It's Clausewitzian clash of wills battled out through the broad conception of politics. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, dass sozusagen der Zerfall der Sowjetunion auch einiges mit Radio Free Europe, Radio Liberty, die 190 Büros rund um den Erdball hatten, viel auch damit zu tun hatte und dass sozusagen so die regierungskritischen Memes und so, dass sie halt, dass der Kalte Krieg im Abschluss, also im Ende, nicht unbedingt um Panzer zählen oder Atomsprengköpfe zählen stattgefunden hat, sondern auch einen starken informationskriegsführerischen Teil hatte. Und hier in dem Artikel, der geht halt da ganz gut drauf ein. Also Information War is everywhere, sage ich euch. Überall. Ja. Das war's auch schon. Losing the Long Game, The False Promise of Regime Change in the Middle East. Das ist ein Buch, was aneinander reiht, wie oft Regime Change nicht funktioniert hat. Und es funktioniert selten. In drei Viertel der Fällen funktioniert es nicht. Hat auch immer Backfire-Effekte und irgendwie war das Buch sehr deprimierend im Sinne von, dass es halt einfach nicht klappt. Auf der anderen Seite aber halt auch wieder so der Fleischerhaken der Realität. Menschen sind halt so, wie sie sind. Veränderungen finden graduell über Generationen statt. Am besten einfach die Welt nicht wie ein Blank Slate behandeln und irgendwo einmarschieren, versuchen Demokratie zu verbreiten, weil es wird im Endeffekt eher scheitern wie funktionieren. Also, ja. Aber ein sehr gutes Buch zum Thema. Also. Aber das sagst du nur, weil deine Genetik so ist. Ja, genau. German Military Study, EU Collapse Con Invincible Worst Case, Strategic Perspective 2040. Das ist ein Report, der verschiedene Szenarien für die EU analysiert hat. Und ich wollte ihn einfach nur mal wieder erwähnen. Also ich habe da seit Ewigkeiten an einem Sonderstream dran rumgearbeitet. Aber ihr wisst, ich verspreche die immer und halte sie nicht. Aber ja, irgendwann, wenn dann 2040 vorbei ist, dann habe ich auch den Sonderstream geschafft. Ja. A majority of Germans would prefer an egalitarian division of the pie, being willing to reduce incomes to achieve more equality. N war 2890. Das hat mir gar nicht gefallen. Ich finde das relativ okay, so wie es ist mit allem. Ich finde die Welt nicht schlimm. Manche Sachen könnten besser sein, aber einfach nur die Neuverteilung und nicht alle Boote nach oben, sondern die bisherigen Boote umstrukturieren, davon halte ich gar nichts. Wovon ich sehr viel halte, ist, alle Leute nach oben zu bringen. Also, ja. Jeder kriegt ein größeres Boot. Ja, genau. Aber da steht auch so, rechtsgewandte Leute sind eher so für Efficiency, also Effizienz, und links ist eher so für Egalitarismus. Also, das ist auch. Aber beide Extreme, sowohl links als rechts, sind egalitär. Ja, genau. Ja. Across cultures, women consistently scored higher than men on the moral foundations of care, fairness and purity, and these sex differences were larger in more gender egalitarian societies. Es ist ja als so, als gäbe es evolutionsbiologische Merkmale, die Unterschiede sind für Mann und Frau. Krass. Ja, genau. Das haben wir mindestens ein, zweimal im Monat, dass Männer und Frauen nicht gleich sind. Und also zu dem Artikel hier, da gibt es ein interessantes Buch, das heißt The Righteous Mind, Why Good People Are Divided by Politics and Religion. Was so sechs verschiedene psychologische Geschmacksorientierungen in Sachen Moral festgestellt hat. Und je nachdem, wie man halt bestimmte Fragen beantwortet, fällt man halt auf diesen Skalen höher oder niedriger aus. Und Care, Fairness, Purity ist halt, sind halt drei von diesen Skalen. Und es ist halt ganz interessant, dass da Männer und Frauen unterschiedlich sind. Und das Buch ist von Jonathan Haidt, das ist eins von seinen besseren. Also, ja. The single biggest cause of the gender wage gap. Ja, Motherhood, wer hätte es gedacht? Wuhu. Das war's auch schon. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Also außer, dass Menschen in Familien leben und das, der Wage Gap ja vom Partner mitgetragen wird. Aber es ist doch nur, weil das Patriarchat mitarrt, denke ich mal. Ja, vor allem im Endeffekt, du bist ja dann als Mutter in der Regel dann auch in einem Haushalt. Also und hast dann einen Mann, der Geld bringt. Also. Ja, oder du hast keinen Mann, aber der trotzdem Geld bringt. Ja, da habt ihr es. Abel hat seiner Frau ein Kind angetan, da habt ihr es. Und Geld gebracht, ich schaffe. Abel treibt hier Wage Gap durch. Man, der hat ein Ziel, einen Sinn dahinter zu sagen, dass es das Wage Gap nicht gibt. Der Unterdrücker, der... Immer noch. Ja, dieses hier ist irgendwie ganz an mir vorbeigekommen gegangen. Ich wusste zwar, dass die Frau Dörner, ehemaliges Mitglied der Grünen Bundestagsfraktion, hier gerne die Bürgermeisterin von Bonn werden wollte. Hätte allerdings ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das tatsächlich funktioniert. Aber siehe da, Tatsache, Frau Dörner wurde zur Oberbürgermeisterin von Bonn gewählt. Crazy. Es ist schon Hannover, Bonn, wie viele Großstädte noch? Also, die Grünen Bürgermeister. Das ist gerade ein Trend. Gedanken? Da können Sie jetzt über wahrscheinlich doppelte Umweltspuren freuen. Wahrscheinlich, und, ja. Für Radfahrer, doppelte Umweltspuren für Radfahrer. Genau, nur noch Umweltspuren und Radspuren. Autoverbote für Autos. Also der... Radhäuser in Indoor-Gewächshäuser umwandeln. Weil der Herr Urnay hier bei mir in Hannover, der war auf jeden Fall anfangs so unterwegs, dass er gesagt hat, ja, das mit der autofreien Innenstadt und so, da müssen wir da mal drüber reden oder so. Und dann irgendwie 2 Wochen später oder so hat er es erstmal angekündigt, dass man es macht. Das war auch nett. Aber Würdest du dann von so einer Doppelspur-Moral reden? Weißt du, weil Doppelspur, haha. Nee, Nullspur. Nullspur, ha. Autoverbot. Du darfst überall nur hinlaufen und auch nur auf einem Bein. Ja, weil es gibt ja Leute, die haben nur ein Bein. Dann prüft man deine Privilegien. Ja, und pupsen darfst du auch nicht mehr. Ja. Nicht? Ach so, wegen Klima, ja. Ja, genau, ja. Ja, mal gucken. Ich meine, wir ziehen das so ins Lächerliche, aber das, was ich gerade meinte mit dem Autokram, das ist ein reales Problem. Also ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen, dass man ja die Innenstadt von so einer Großstadt mal eben, also ja klar, wenn die ganzen Läden dann irgendwann geschlossen sind, dann braucht man vielleicht auch keine Autos mehr. Aber ansonsten finde ich es, glaube ich, eher schwierig. Vor allen Dingen, ich sag mal so, also Nordrhein-Westfalen und so, da ist das ja vielleicht alles noch ein bisschen kompakter und so. Aber hier in Niedersachsen gibt es jetzt, wenn man jetzt nicht gerade in Hannover selber wohnt, gibt es da jetzt nicht so viel städtisches, eher ländliches. Und wenn die Leute jetzt nach Hannover wollen, um da irgendwas zu tun, dann passiert das im Regelfall eher mit dem Auto, ne? Also, weil die Bahnen fahren jetzt auch nicht überall hin. Und in Zukunft laufen Islamisten gegen so einen Weihnachtsmarkt, auf dem niemand steht. Das ist so absurd. Ja. Boah. Kommen wir zum Great Reset. Das ist ja ein etwas älterer Artikel vom World Economic Forum. Ich habe ihn dann doch einfach mal eingereicht, weil doch ein paar interessante Punkte sind, die immer noch weiterhin aktuell sind. Hintergrund des Ganzen ist der Mars und ich, wir haben ja schon mal über den Great Reset hier gesprochen. Ich will mich ganz langsam an das Thema rantasten. Ich habe das Buch hier auch liegen, The Great Reset. Ich muss das noch lesen und dann werde ich noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen, was da zukünftig passiert. Aber das hat ja auch alles einen Hintergrund. Und zwar, hier haben wir einige Aussagen von prominenten Leuten, die im World Economic Forum aktiv sind und wo die halt Teile der Agenda, die bis heute halt noch weiterhin gültig sind, das World Economic Forum vorantreiben. Und es ist ganz interessant vielleicht zu sehen, dass vor 3 Jahren halt die Sachen besprochen wurden und mit der Langfristperspektive 2030. Allerdings, was ja noch nicht mal so lang ist, allerdings im Great Reset diese Punkte mit der Perspektive, ja, innerhalb der nächsten paar Jahre mehr oder weniger umgesetzt wurden. Da komme ich gleich noch zu, aber gucken wir uns erstmal ein paar von den Punkten an. Der erste Punkt, den fand ich besonders wichtig und das ist auch einer der Punkte, warum ich den Artikel heute eingereicht habe, weil das immer nur verklausuliert irgendwo reingeschrieben wird. Ja, alle Produkte werden Services. Man wird nichts mehr besitzen, sondern man wird die Sachen nur noch mieten. Da fragt man sich natürlich, von wem soll man die Sachen mieten, wenn keiner die mehr besitzt? Ja, aber es geht natürlich um den Großteil der Bevölkerung und eine Abspaltung der Bevölkerung in eine Konsumentengruppe und eine Produzentengruppe, was ja auch eins der Sachen ist, die im World Economic Forum immer so ein bisschen vorangetrieben werden. Es hat einen leichten malthusianischen Touch für mich, das finde ich nicht sehr gut. Und wenn man sich überlegt, in was für Wirtschaftsformen so etwas besser wäre, im Kommunismus oder im Kapitalismus, da könnt ihr es euch ja überlegen. Das ist halt so eine seltsame Mischform, die da vom World Economic Forum immer vorangetrieben wird. Ja, es gibt einen globalen Preis für Carbondioxid, halt in dem Sinne. Gut, das sehen wir ja, dass es weiterhin vorangetrieben wird. Da sind sie jetzt auch gerade dabei, ein neues Framework mal wieder zu erarbeiten. Aber da sind halt einige Sachen dazwischen gekommen, wie ja, allein der Benzinpreisverfall durch Covid, ja, und solche Sachen. US Dominance is over. Also Amerika wird nicht mehr die alleinige Vormachtstellung auf dem Planeten haben. Das ist halt auch natürlich eine Sache, die Globalismus und Globalisierung vorantreibt, immer stärkere Konnektivität, und irgendwann machen Ländergrenzen ja auch nicht mehr wirklich Sinn, so nach dem Motto. Ja. Farewell Hospital, Hello Home Spital. Ja, also dass Fortschritte in der Medizintechnik das Leben nicht nur verlängern, sondern halt auch die medizinische Infrastruktur, wie wir sie jetzt kennen, komplett auf den Kopf stellt, dass man halt wirklich nur zu extremen Spezialfällen überhaupt noch ins Krankenhaus muss und ansonsten quasi eine Selbstversorgung zu Hause für die meisten Krankheiten darstellen kann, mit Robotern, mit Medikamenten und anderen Sachen. Interessante Perspektive. Allerdings ist das ja gerade im jetzigen Umfeld so. Man sieht, die Medizintechnik, die schreitet vielleicht doch nicht so schnell voran, wie die das gerne hier hätten. Also das ist vielleicht der Punkt, den sie jetzt nicht vorziehen können vor 2030 durch den Great Reset. We are eating much less meat. Also vor allem die Nahrungsmittelhersteller werden halt gehalten, ihre Lebensmittel in Anführungszeichen gesünder zu machen und halt Alternativen zu Fleisch zu finden. Und dass es halt in Zukunft so sein wird, dass man hat Fleisch, was sehr teuer und sehr selten ist, und das hat man halt nur noch als bei besonderen Anlässen, und alles andere, was Fleisch ist, ist halt irgendwie irgendwelche Fertigprodukte und irgendwelche synthetischen Sachen. Ja, interessant. Es ist, ja, Today's Syrian Refugees, 2030's CEOs. Das ist, ja, das ist halt diese Aussage von der Lorna Solis, von dieser Blue Rose Compass NGO entnommen. Aber es geht hier im Endeffekt darum, dass halt laut Prognose von denen bis 2030 über 1 Milliarde Menschen sich zu den Flüchtlingen, die wir jetzt schon haben, displacen werden und halt eine weitere Vermischung geben wird von Völkern, und dass es da halt neue Ausbildungskonzepte und sowas benötigen wird. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. The values that built the West will have been tested to breaking point. Ja, es geht hier halt um Demokratie, Checks and Balances und halt die ewige Frage, ja, ich drück's mal platt aus, darf man die Menschen zu ihrem Glück zwingen? Und das World Economic Forum hat da eine ziemlich eindeutige Meinung zu, und zwar, ja, warum nicht? Und ja, das Achte ist an sich ganz schön. By 2030s we'll be ready to move humans toward the red planet. Ja, gut, das ist ja, da kann man eigentlich nicht viel Negatives zu sagen. Weltraumexploration ist eine sehr positive Sache. Ja, aber ich glaube, da wird nichts passieren. Also die Geld ist versickert in Korruptionskanälen und solche Sachen. Aber ansonsten ist es generell unterstützenswert. Und ja, da wird aber nichts passieren. Also ich glaube da nicht dran, weil was wir jetzt in den letzten Jahrzehnten eigentlich gemacht haben im Weltraum, da deutet eigentlich nichts darauf hin, dass wir jetzt bald irgendwie auf den Mars rennen. Also ja, gar nicht. Also das Bild sollte man da jetzt nicht so wörtlich nehmen, sondern es geht jetzt halt um SpaceX und solche Sachen. Ja, allgemein ist kommt der Weltraum sehr wenig beim World Economic Forum vor, was sehr seltsam ist, weil im Weltraum gibt es ja gerade an sich sehr interessante Sachen, so Sachen wie Asteroiden, Mining. Das ist ja nur das World Economic Forum und nicht das Universe Economic Forum. Wie das später mal ablaufen könnte. Wem gehört denn der Asteroid, und gehört das dann den Unternehmen oder solche Sachen? Die Amerika hat da ja ein Space Act abgeschlossen. Das war allerdings, nachdem dieses Ding hier rausgekommen ist, die Privatunternehmen quasi das Recht gibt, halt solche Ressourcen für sich zu beanspruchen. Mhm. Und dann abgewickelt von der Jurisprudenz von dem Land, wo dieses Unternehmen seinen Sitz hat. Abel. Also da hat sich schon was getan. Abel. Ja. Lass uns eine Bank gründen, lass uns aus irgendwelchen Inseln so Steueroasen das Geld abzapfen und den Weltraum kaufen. Ja, Mann, machen wir das. Finde ich gut. Nur Affen reinsenden, nur Affen dürfen hoch. Aber dann sagen wir es mal so, da habe ich lustigerweise sogar einen Artikel eingereicht, der gleich kommt, der fast genau in diese Kerbe schlägt, hat nur nichts mit Weltraum zu tun. Oder Affen. Bleiben wir beim Great Reset, hier ist ein Artikel vom Stephen Guinness, ja, hätte gerne eine bessere Quelle gehabt, aber es ist eine ganz schöne Zusammenfassung von einem Conference Call, wo der Great Reset nochmal besprochen wurde. Und ja, im Endeffekt geht es um die Punkte, die ich vorhin genannt habe und um weitere Punkte. Der Mars hatte ja die Liste schon mal vorgelesen von den Sachen Shaping the Economic Recovery, Harnessing the Fourth Industrial Revolution. Die Fourth Industrial Revolution ist ja im Endeffekt die Disruption des alten Arbeitsmodells und des alten Eigentumsmodells, halt Shared Economy und Shared Property und Shared Workplaces und solche Konzepte. Strengthening Regional Development ist ja klar, Revitalizing Global Cooperation, ja sowieso. Developing Sustainable Business Models, also dass man halt in die Geschäftsmodelle eingreift mit staatlichen Regularien, dass da halt bestimmte Sachen reingeschrieben werden. Zu den Sachen kommen wir gleich noch. Restoring the Health of the Environment, klar. Redesigning Social Contracts, Skills and Jobs. Ne, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wieder mit der Shared Economy und Shared Property. Ja, und dann gibt es eine ganz große Liste von Punkten, ja, aber die hatte der Mars auch vorgelesen. Interessant ist dann natürlich LGBTI Inclusion, Justice and Law, Artificial Intelligence and Robotics, Systemic Racism, wichtig, ja, und solche Sachen. Ja, das sind halt quasi die Stichpunkte für den Worten, die halt da in diese, die beispielsweise halt bei Geschäftsmodellen berücksichtigt werden müssten, wenn sie sich an diese neue Gesellschaft gewöhnen. Ja, also das kann ich nochmal als Leseempfehlung geben, wer sich nochmal grob über das informieren möchte. Wie gesagt, ich muss das Buch noch lesen und dann gebe ich nochmal eine viel bessere Zusammenfassung, weil ich habe da einfach noch nicht so ganz den Überblick, was jetzt konkret neu daran ist, weil es ist im Endeffekt alles, was in den letzten Jahren gefordert wurde, nur halt mit einem komprimierten Zeitrahmen, nicht mehr bis 2030, sondern halt so schnell wie möglich, weil wir ja durch Covid die einmalige Chance haben, dass dass alles lahmgelegt ist und wir alles neu modellieren können. Und das, ja, die Krise als Chance. Nicht wahr? Die Krise als Chance. Ja. And IPO sets off 3 trillion scramble among small investors. Ja, nächste Woche wird es den größten Börsengang ever schon wieder geben. Wenn du ein bisschen runterscrollst, da ist so eine kleine Tabelle mit den größten Börsengängen, die es jemals gab. Das ist an sich das beste Bild. Bei, glaube ich, 20% ist das, Chris, wenn du kurz gucken willst. Ja, jetzt mache ich es mir auch nochmal selber auf. Im Endeffekt, Ant Group ist früher der finanzielle Arm von Alibaba gewesen. Ähnlich wie PayPal mit eBay. Ja, hat Alibaba halt einen Payment-Dienstleister aufgebaut und allerdings wurde diese Gesellschaft beim Börsengang von Alibaba, der ja in Amerika stattgefunden hat und nicht in China, aufgrund von chinesischen Gesetzen ausgesondert und ist ein eigenständiger Konzern. Allerdings hält Alibaba weiterhin 30% an Ant. Ja, das muss man halt sich überlegen, ja. Wir haben jetzt bald den größten Börsengang ever mit 34,4 Billionen Milliarden US-Dollar äquivalent. Das sind nochmal 5 Billionen mehr, als Saudi Aramco letztes Jahr gemacht hat. Und das war schon einer der größten Klopper. Man muss dazu sagen, Ant hat in China eine Oligopolstellung, ja, zusammen mit Tencent und der Chinese Agricultural Bank sind die quasi die drei, die den meisten Zahlungsverkehr in China abwickeln und haben halt die letzten Jahre sehr viele finanzielle Experimente gemacht und sehr viele technische Innovationen auch gemacht, die halt in China möglich waren, aber bei uns nicht möglich sind, weil wir halt strengere finanzielle Regularien haben. Und das ist auch einer der Gründe, sagen wir es mal so, da gibt es einfach sehr viel Geld mit zu verdienen. Ja, und wenn man jetzt halt irgendwelche Sanktionen gegen China macht oder weniger mit China Handel machen will, dann geht einem da vielleicht Geld verloren. Ja, da geht da vielleicht einem Geld verloren, was man, ja, wie gesagt, der größte Börsengang der Geschichte. Ja, wenn ihr euch mal überlegt, was man Saudi-Arabien alles wegen dem Öl durchgehen lässt, das ist halt bei China auch immer ein sehr wichtiger Faktor. Und wer sich noch mehr über Ant Financial interessieren will, weil es ist doch eine sehr interessante Story, dem empfehle ich diesen Artikel hier von Finance Forward, da wird quasi der IPO-Letter, also quasi der die Börsenbroschüre, ach, ich habe das deutsche Wort vergessen, der wird quasi analysiert und ja, also wer sich für solche finanziellen Sachen, Details interessiert, gerne hier reinschauen. Maximilian Röskin, gut, hat mich überrascht, sehr gut gemacht. Ja, OPEX, sollen wir eine kleine Bank gründen auf irgendwelchen Inseln? Ja. Safe. So ein paar Inseln haben das gerade gemacht, nämlich die Bahamas. Die haben die haben nicht eine Bank neu gegründet, sondern haben als erste jetzt seit 3 Wochen eine vollwertige und funktionierende und international akzeptierte Zentralbank Digitalwährung CBDC. So. China hat ja auch schon ein CBDC, aber das ist nur innerhalb von China selber akzeptiert. Und die Bahamas zeichnen sich halt dadurch aus, erstmal, dass sie ein recht zahlungskräftiges Klientel haben, dass sie sehr viele Zahlungen aus dem Ausland erhalten. Ihr könnt ja denken, wovon ich rede. Und das ist halt durch die fehlende physische Infrastruktur, weil die Bahamas sind 200 irgendwas Inseln. Es ist einfach schwierig, da auf jedem Ding eine Bankfiliale hinzustellen oder wenn man mal so altertümlich denkt. Und deswegen wurde jetzt halt mit sehr viel internationaler Unterstützung von der Weltbank natürlich auch und von der Bank für internationalen Zahlungsverkehr natürlich auch jetzt das umgesetzt. Und da gucken jetzt alle im Endeffekt drauf, wie das funktionieren wird, weil alle Leute das jetzt machen wollen. Es geht immer schneller mit dem CBDC. Ja, also dass die Bahamas jetzt so als so kleines Land so ein Ding einführen, wäre an sich nicht so besonders, ja, weil jedes Land kann ja machen, was es will. Allerdings werden die Bahamas halt jetzt wirklich, das wird jetzt erstmal, das ist nicht in der Testphase, das läuft jetzt. Die Bahamas haben jetzt, der Bahamas-Dollar ist jetzt gesplittet, einmal in den normalen Bahamas-Dollar und in den, wie heißt er jetzt? Sandcoin. Jetzt habe ich es gerade vergessen. Muss ich selber nochmal gucken. Der Sand-Dollar, Verzeihung. Ja, der Sand-Dollar. Und eine weitere Sache, die halt auch interessant ist, dass halt dieser Sand-Dollar auch als Proxy-Währung quasi genutzt werden kann. Und an den US-Dollar gekoppelt ist, weil der Bahamas-Dollar an den US-Dollar gekoppelt ist. Das könnte theoretisch zu einem Verdrängungseffekt erfolgen, dass beispielsweise in Amerika Leute sich gegenseitig mit dem Bahamas-Dollar bezahlen, statt mit dem US-Dollar, einfach weil sie es direkt per Handy-App machen können. Also die Währung darf jeder benutzen, nicht nur in den Bahamas, muss kein Bürger von den Bahamas sein und du kannst auch außerhalb den Bahamas damit zahlen, wenn es akzeptiert wird. So, das System ist komplett implementiert und natürlich auf einem etwas kleineren Markt, aber ja, es kommt immer näher. Wenn wir jetzt zum nächsten Dokument kommen, das ist auch eine Fülle an Informationen, die ich auch nicht vollumfänglich vorstellen kann. Das ist der Report on a Digital Euro von der European Central Bank. Ja, der digitale Euro, die Zentralbankwährung. Nochmal kurz dargestellt, du kriegst im Endeffekt ein Konto bei der Zentralbank, nicht bei deiner Geschäftsbank, sondern bei der Zentralbank direkt und da wird Geld quasi für dich zur Verfügung gestellt und das ist dann ein gesetzliches Zahlungsmittel, das heißt, alle Leute, die Geld annehmen, müssen das annehmen. So, das alleine ist ja schon mal ein Punkt, ja, weil du hast ja heute auch noch Geschäfte, die nur Bargeld akzeptieren. Das wird dann einfach nicht mehr möglich sein, weil wenn ein digitaler Euro offizielles Zahlungsmittel ist, musst du, wenn du Sachen verkaufst, Infrastruktur zur Verfügung stellen, um diese Zahlung anzunehmen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Ein sehr anderer wichtiger Aspekt ist die Darstellung, wie es juristisch zu rechtfertigen ist, dass so eine Parallelwährung überhaupt darstellbar ist. Und da wurde zur Einschätzung gekommen, dass das juristisch mehr oder weniger möglich ist, allerdings nur in einem mehrstufigen Plan. Und deswegen passiert jetzt Folgendes. Nächstes Jahr, 2021, gibt es einen Testlauf. In welchem Umfang ist noch nicht entschieden, aber es wird einen Testlauf geben von diesem digitalen Euro. Bis dahin wird ein Teil der Infrastruktur fertiggestellt sein. Und es sind halt so Sachen im Gespräch, wie dass Leuten quasi, also ich weiß, wie gesagt, ich weiß jetzt, den Testumfang ist noch nicht ganz klar. Ich will das jetzt nicht überinterpretieren. Es liest sich fast wie ein kompletter Rollout, also dass quasi jeder Bürger jeder Bürger eines Landes, wo Euro offizielles Zahlungsmittel ist, dieses Zentralbankkonto bekommt. Erstmal. Und dass die Leute, aber nicht jeder darf es benutzen, sondern es gibt dann eine Auswahl von Leuten und die bekommen dann 3000 digitale Euros in dieses Konto geparkt und sollen das dann erstmal für ein halbes Jahr benutzen, wie das funktioniert, um das System zu testen, ob es funktioniert. So, und der Punkt an dieser Sache ist, die könnten diesen Test nicht machen, wenn sie nicht sicher wären, dass sie diese Infrastruktur bis dahin aufbauen können. Und das ist der Knaller, weil wenn sie den Test nächstes Jahr machen, dann können die den übernächstes Jahr einführen, wenn der Test klappt. Und dann ist er, dann der CBDC, der digitale Euro, wie er jetzt in dieser Form, in diesem Test, der nächstes Jahr beginnt, angedacht ist, ist allerdings noch nicht die Variante, die das alte Geld ablöst. Es ist eine reine parallele Angelegenheit, aber auch gesetzliches Zahlungsmittel. Ja. Das ist ein heißes Ding mit dem CBDC. Ist aber voll gut, Mann, wenn man einfach bedenkt, wie viel Papiergeld und Münzgeld so gemacht wird, fucking immer wieder, ist da auch schon, wenn das weg ist, auch schon ziemlich was gemacht für die Umwelt. Ja, ja. Stimmt. Also, und die armen Kinder, die in den Nickel- und Kupferminen sterben oder so, ne? Ja. Für die Münzen. Und die armen Bäume fürs Papier, für die Scheine, ja. Sind die aus Papier? Baumwolle, ne? Und Plastik. Test and fake travelers using photoshopped COVID test certificates to board flights as travel agents sell negative results for £1,500. 150. Und ja, die Corona-Reisemaßnahmen, ja, es ist ja, Reisen ist ja generell im Moment ein bisschen schwierig wieder, ne? Aber in anderen Ländern gibt es ja sehr unterschiedliche Regelungen und generell kann man jetzt sagen, gut, wenn du ins Ausland fliegst, musst du vorher auf jeden Fall einen Covid-Test gemacht haben. Dann gibt es natürlich noch diese Spirenzken, wird der Test in dem Land, wo du hinfliegst, akzeptiert oder musst du den dann nochmal machen und so weiter und so fort. Und in England sieht man jetzt halt das, was klar war, was passieren muss, wenn halt so eine Sache eingeführt wird, die Leute bescheißen, wo es nur geht. Ja, und die Leute, die halt ein Interesse daran haben, die Leute zu befördern, sprich die Reiseveranstalter und Reisebüros, die helfen mit. Und wenn man halt wirklich der Meinung ist, dass das eine sinnvolle Sache ist, sowas zu machen, dann sollten da eigentlich alle Alarmglocken läuten und das sollte geahndet werden bis zum geht nicht mehr. Aber das Ganze wird mehr oder weniger behandelt wie eine lustige Angelegenheit, was es ja aus Beobachtersicht ist, ne? Aber, ne? Und das Lustige an der Sache ist nämlich, dass ein Test in England kostet auch £150. Also du kannst entweder den Test machen und gucken, wird er akzeptiert oder nicht und bin ich positiv oder nicht. Oder du holst einfach beim Reiseveranstalter das für £150 und der gibt dir dann schon das, was auch im Land akzeptiert wird, wo du hinfliegst und so. Ja. Also ich finde meine Idee von Corona-Lootbox-Tests immer noch besser. Corona-Lootbox, sag nochmal. Corona-Lootbox, ja, dass du halt einfach Geld zahlst, £150, so, ne, und dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass du positiven oder eine Wahrscheinlichkeit für einen negativen Ausfall test. Da siehst du Bescheid, ja. Achso, ja, da könnte man das Ganze noch ein bisschen gamifyen. Ja, genau, ja, umso mehr Geld du reinzahlst, desto besser darfst du ziehen. Ja, also. Ja, bald ist Weihnachten, das perfekte Geschenk. Schenk deinen Liebsten einen negativen Corona-Test. 16 bad things decreasing. Von diesen 16 Dingen, Legal Slavery, Oil Spins, Plane Crash Deaths, Child Labor, Expensive Solar Panels, HIV Infections, Deaths from Disaster, Nuclear Arms, Children's Dying, Battle Deaths, Smallpox, Smoke Particles, Death Penalty, Leaded Gasoline, Ozone Depletion, Hunger, 16 Dinge, die weniger geworden sind und 16 Dinge, die gut sind, die mehr geworden sind, neue Filme. Protected Nature, Child Cancer Survival, Girls in School, Women's Right to Vote, New Music, Monitored Species, Electricity Coverage, Science, Harvest, Mobile Phones, Water, Literacy, Democracy, Internet, Immunization. Wobei ich jetzt bei Science, weiß ich nicht, ob das dann einfach nur besser ist. Also ja, aber generell der Trend, es kommt aus dem Buch Factfulness, 10 Reasons Why We're Wrong About the World and Why Things Are Better Than You Think. Was ein ganz cooles Buch ist, was ich euch auch schon mal vorgestellt habe, aber das war schon vor einem Jahr oder so. Deswegen dachte ich mir, bringe ich es mal wieder mit, damit ihr was zum erinnern habt. Da habt ihr es. Ja, und kommt da auch der Wald drin vor? Ich glaube ja. Also. Gute Dinge sind nicht schlecht, darauf können wir uns alle einigen. Ja, fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Schadet, was der Freiheit schadet, zerschmettert, was sie zerschmettert. Ja, Corona-Monat-November hat angefangen. Ich glaube, gute Dinge können auch schlecht sein. Ich glaube, OPEX hat keine Ahnung. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Nein, Quatsch. Ja, ich habe OPEX lieb. Nein, Abel, du hast noch nicht genug Bücher über OPEX gelesen, ja? Ja, das stimmt. So, Eber hat Blank Slate gelesen. Das ist das einzige Buch über OPEX, das man lesen muss. Ja, bin genau. Bin ich hier eine Tabula Rasa? Ja. Oder ein edler Wilder. Pass auf, Abel, ja, hier, ich werde deinem Kind meine Webseite zeigen. Hier. Oh Gott. Ja, dann würde ich sagen, Papa, warum spenden wir dem kein Geld? Ja. Okay, maskiert euch, geht nicht raus, habt keine Kontakte, bleibt richtig, alleine, ja. Ertragt es. Haut rein. Für die und Freiheit so. Und Gesundheit. Und, ihr hört uns nächste Woche wieder. Ha. Die Maske ist keine Entschuldigung, lasst euch nicht gendern. Ja, richtig. Ist immer wichtig. Haut rein da draußen. Bleibt gesund. Bleibt locker. Und frei. Vor allem locker. Locker und Freiheit. Und flockig. Und frei. Locker, flockige Freiheit feiern. Ja.